Krähennest Fraktionspodcast. Transparenz für die Ohren. Ja, die Tagesordnung liegt allen vor. Wie immer antwortet. Jawohl. Ja. Ich weiß nur nicht, ob sie allen vorliegt, aber mir liegt sie vor. Für alle nochmal oben rechts neben Fraktion seht ihr dieses lustige C. Da findet ihr auch nochmal den Link zur öffentlichen Tagesordnung. So ähnlich wie beim einer Landesvorstandssitzung. Für die Zuhörer, die Fraktion hat sich eben mit der IT des der Landtagsverwaltung beschäftigt. Und es war nicht erfreulich. Soll das wiederholt werden, dann bitte ich um Meldung im Sprechenraum. Nein! Können wir auch anschließend nochmal machen. Eben. Okay, dann würde ich jetzt zum Tagesordnungspunkt 1 kommen. Formalia, MDL-Anwesen zu Beginn, 16. Ach, das wird hier so aufgeführt, das ist ja praktisch. Nicht öffentliche Teile sind nicht vorgesehen. Vorgehensweise, einzelner Antrag, dann Diskussion darüber oder alle Anträge und dann Diskussion über alles. Ich schlage Part 1 vor. Ja. Ja. Okay, ich dann machen wir das so. Kommen wir direkt zu Tagesordnungspunkt 2, ab Zeile 49, Vorstellung Anträge. Zeile 53, Gesetz zur Offenlegung der Bezüge von Sparkassenführungskräften im Internet. Es gibt Sparkassenführungskräfte im Internet, Teufel. Dietmar. Ja, ich bin zu hören. Leider. Das ist gut. Ja, Sparkassenvorstände und Aufsichtsräte bekommen Geld für das, was sie tun. Und sie sind bisher nicht exakt verpflichtet, das zu veröffentlichen. Das Finanzministerium Nordrhein-Westfalen ist da seit Jahr und Tag hinterher, dass dieses geschehen möge. Allerdings gibt es so ein paar gallische Dörfer in Nordrhein-Westfalen, in denen Sparkassenvorstände sich beharrlich weigern, ihre Bezüge zu veröffentlichen. Und einige tun dies nicht vollständig. Und so ist der Finanzminister im Moment daran gebunden, dass gemäß Sparkassengesetz derzeitiger Fassung allenfalls er sich auf eine Hinwirkungspflicht der Kommunen berufen kann, vor dem Hintergrund eines in Nordrhein-Westfalen gültigen Transparenzgesetzes. Darauf wird sich zumindest immer berufen. Letztendlich aber ist dies ein zahnloser Tiger, weil daraus keine Verpflichtung erwächst, der Sparkassen dies zu tun, sodass es letztendlich eher freiwillig ist. Gleichzeitig behauptet das Finanzministerium, könne die BaFin, die Bundesanstalt für das Finanzwesen, da irgendetwas regulieren und Druck ausüben. Wir sehen dies nicht, jedoch gibt es die Möglichkeit, dann kraft Gesetzes die Sparkassen dazu verpflichten, zu veröffentlichen. Da gab es eine Vorgeschichte, eine ähnliche Verpflichtung gab es mal in § 19 ehemaliger Fassung des Sparkassengesetzes, die allerdings von zahlreichen Vorständen und Aufsichtsräten durch verschiedene Gerichtsurteile bzw. durch Beschlüsse, die erwirkt worden sind, insbesondere auch zum Beispiel vom OLG Köln, dass eine Veröffentlichungsverpflichtung nicht bestehe, wobei man sagen muss, die Veröffentlichung war gemäß Gesetz alter Lage dahingehend durchzuführen, dass dies in Geschäftsberichten stattfinden müsse. Da hat das OLG in dem Verfügungsbeschluss allerdings ausgeführt, in Geschäftsberichten ist dies nicht nötig. Wir haben zu dieser ganzen Geschichte schon einmal einen entsprechenden Antrag gestellt, der allerdings, wie könnte es anders sein, im Landtag abgelehnt worden ist. Also SPD und Grüne haben gesagt, nö, eine Verpflichtung braucht nicht sein, sehen wir nicht, handwerklich geht das nicht und rechtlich geht es wohl auch nicht. Allerdings ist das bisher ohne besondere Begründung erfolgt. Und wie wir zuletzt im Haushalts- und Finanzausschuss im Rahmen eines erneuten Aufgreifens genau dieser Thematik debattiert wurde, würde sich sogar die SPD unter Umständen dann, auch die Grünen, dem anschließen wollen, wenn denn eine verfassungskonforme und auch der Rechtslage entsprechende Verpflichtung in das Sparkassengesetz aufgenommen werden würde und könnte. Und dieses versuchen wir jetzt über die Änderung gemäß dem Antrag, wie er euch allen über die Tagesordnung verlinkt, vorliegt. Zu diesem Zweck soll in das Sparkassengesetz, welches im Juli verabschiedet worden ist, beziehungsweise die Änderung ist verabschiedet worden, ein neuer Regelungstatbestand aufgenommen werden unter dem § 42a, Dort soll also erst einmal ein elektronisches Informationsregister von Seiten der Sparkassenverbände angelegt werden. Und vermittels dieses Informationsregisters soll dann von Seiten der Vorstände, Verwaltungs- bzw. Aufsichtsräte die Veröffentlichung der Vergütungen stattfinden. Das Ganze über noch 42b geregelt, maschinenlesbar, wie wir es als Piraten für üblich und richtig halten. Soweit in Kurzform das Vorhaben und Fragen bitte gerne jetzt. Danke, Dietmar. Mir ist gerade aufgefallen, ich habe völlig vergessen, den Phrasi-Timer zu starten. Die Fraktionsmitglieder können den in dem Link Links, den ich geschickt habe, aufrufen. Ich werde ab jetzt auch wieder die ganz normalen 3-Minuten-Regeln hier anwenden. Wir hatten da bis jetzt nicht drüber gesprochen, aber ich glaube, dass... sollten wir so beibehalten, das ist eine schöne Geschichte. Dietmar hat das eigentlich ganz ausgeschöpft. Ich weiß nicht, ob das jetzt zu lang, zu kurz war. Allerdings manchmal ist es natürlich bei der Vorstellung von Gesetzesänderungen und die handelt es sich natürlich hier ein bisschen problematisch, die 3 Minuten einzuhalten. Aber ich hoffe, ich war nicht zu weit drüber. Ich habe eine Frage. Moni. Wir hatten ja letzte Woche schon mal oder vorletzte Woche über diesen Sparkassenantrag gesprochen. Habt ihr den jetzt auch schon im Ausschuss eingebracht und über diesen Antrag gesprochen oder ist der jetzt, sage ich mal, neu? Nein, den haben wir nicht im Ausschuss eingebracht. Der ist praktisch neu. Wir hatten ihn versucht einzubringen über einen Antrag auf Aktuelle Stunde oder Eilantrag. Das geht aber nicht, wie wir festgestellt haben. Auch die Landtagsverwaltung entsprechend sich dann eingelassen hat. Dazu bestand keine Möglichkeit, sodass wir also nunmehr den alten und hergebrachten Weg beschreiten müssen, es ganz normal übers Plenum als Gesetzesänderungsantrag einzubringen. Unterscheidet er sich von dem Antrag, den wir im Juni oder Juli eingebracht haben? Er unterscheidet sich insofern, als dieses hier jetzt nur ein Teilantrag ist. Also wir hatten im Juli ja einen zweigeteilten Antrag eingebracht, von dem der jetzt eingebrachte Antrag der erste Teil ist. Der andere Teil befasste sich gemäß den Änderungen unserer Fraktionssitzung, die dem Plenum vom 10.7. vorausgegangen ist, am 9.7. Mit dem Kreis derer, die halt hier in die Veröffentlichungsverpflichtung einbezogen werden. Okay, danke. Ich habe das jetzt in dem Timer-Pad wieder so eingestellt, dass auch die Rednerliste zusammen zu sehen ist. Wenn ihr mir links Meld einfach reinschreibt, dann ist das schön. Olli dran, dann der Michel. Ich würde noch anregen, wie es auch der Daniel gerade schreibt, dass du auf den Sprecherraum achtest. Da werden sich sicherlich die Leute, die aus dem Zuhörraum eine Frage stellen wollen, einfinden, wenn sie eine Wortmeldung wünschen. Dann kannst du sie direkt rannehmen, ohne dass sie Meld schreiben. Die Frage war ja schon, ob das im Grunde der Antrag ist, den wir schon mal hatten. Mir fiel gerade auf, dass es genau Paragraph 42 ist. Das ist mir beim letzten Mal nicht aufgefallen. Ich hoffe, es ist nicht nur der Zahl wegen. Ich würde vielleicht anregen, es nochmal zu lektorieren. Ich schicke dir da vielleicht nachher noch was. Dankeschön. Da ich jetzt wirklich auf den Sprechenraum noch nicht geachtet habe, danke für den Hinweis von Daniel und Olli, würde ich Markus und Sammy jetzt bitten, erst Michelle reden zu lassen und dann Markus, Sammy und Happy Lab in der Reihenfolge, sehe ich es richtig, ja? Gut. Es ist nicht ganz der gleiche Text, um das zu beantworten. Ich war mit Robert da so ein bisschen drüber gegangen. Und wir haben da ein bisschen hin und her geschoben und ein bisschen mehr darauf geachtet, dass es in Richtung, ich nenne es mal, Open Government geht, weil es jetzt tatsächlich sehr fokussiert war. Es war auch vorher, stand ganz viel, es muss alles im Internet veröffentlicht werden und so weiter. Der Sinn des Ganzen ist halt wirklich, dass die Sparkassenverbände verpflichtet werden, so ein Register zu führen und dass die Sparkassen da in dieses Register der Sparkassenverbände ihre Daten einstellen sollen. Also im Grunde genommen, wenn man so will, ein klassisches Open Data Thema, wo es jetzt eben um die Offenlegung der Bezüge der Vorstände, Verwaltungsaufsichtsräte geht. Danke, Michel. Dann ist jetzt als nächster der Markus dran. Genau, ich habe zwei Fragen. Die erste Frage ist gewährleistet, dass die Auflistung individuell ist, also pro Person, oder wird dort einfach nur die Summe des gesamten Aufsichtsrates oder des gesamten Vorstandes veröffentlicht, weil das ja auch schon Status Quo ist, dass man sozusagen die Summe der Kosten für den Vorstand veröffentlicht? Und die zweite Frage ist die Einschränkung auf das E-Register, das also nur das elektronisch geführt wird. Wäre es nicht hilfreich, das so zu formulieren, dass es auch in anderen Berichten auftauchen muss, also zum Beispiel in einem Beteiligungsbericht bei den Kommunen oder an anderen Stellen, wo es veröffentlicht werden kann? Darf ich da antworten? Ja, sicher. Markus, ja. Also erstens, die Vorstände müssen individuell veröffentlichen. Eine Zusammenfassung, wie es bisher zum Beispiel auch in den Geschäftsberichten und in Jahresberichten der Sparkassen war, ist damit nicht gedacht. Es gibt also bisher von den 105 Sparkassen Nordrhein-Westfalen 98, die also ganz klar und deutlich veröffentlicht haben. Ich finde allerdings leider den Link gerade nicht, der bis mir bisher nur bekannt ist aus dem Handelsblatt. Die hatten da vor 2 Wochen was entsprechend veröffentlicht. Es geht ganz klar hier die Vorstände und Verwaltung bzw. also Aufsichtsräte als Personen. Also nicht jetzt hier irgendwie gesammelten Kostenpositionen nach dem Motto 1 Million für Vorstände, sondern es muss individuell veröffentlicht werden. Und die andere Frage bezüglich der, oder was war das noch? Ob sozusagen die Einschränkung auf das E-Register es ausschließt, dass die Daten auch an anderen Stellen auftauchen, zum Beispiel bei einem Beteiligungsbericht oder anderen Dokumenten. Also Beteiligungsbericht, insofern wird es nicht sein. Das heißt, die Kommunen selber können im Rahmen der Selbstverwaltungsrechte nicht dazu verpflichtet werden, irgendwas zu veröffentlichen. Es geht ganz klar darum, dass die Körperschaften des öffentlichen Rechts, nämlich hier die Sparkassen, individuell für sich betrachtet veröffentlichen müssen. Und das, wie gesagt, barrierefrei und für jedermann einsehbar, sodass es also dann keiner weiteren Veröffentlichung bedarf, außer dass, und so ist es zumindest auch bisher vorgesehen, dass in öffentlichen Anzeigern stattfindet, soweit eben Veröffentlichungspflichten der Sparkassen ohnehin bestehen. Lass mich einen Satz noch antworten, bitte kurz. Wir haben darauf geachtet, dass extra drin steht, dass der Zugang zu diesen Daten barrierefrei sein muss, erstens, also auf so vielen Wegen wie möglich auch lesbar. Und wir haben extra einen zweiten Paragraphen Maschinenlesbarkeit da hinzugefügt, um zu gewährleisten, dass wer auch immer diese Daten veröffentlichen möchte, es muss ja jetzt nicht nur die Kommune sein, es kann ja auch, was weiß ich, nenne jetzt mal irgendwas aus dem Hemd, Transparency sein, die sagen, wir machen mal so einen Sparkassenbericht, so einen landesweiten oder so einen bundesweiten, dass die ganz einfach die Daten abgreifen und mit ihren Mitteln veröffentlichen können. Zur Not kann das eben auch so ein Heftchen sein oder sowas. Ja, oder eben auch Zeitschriften oder Zeitungen, wie zum Beispiel Handelsblatt, die haben aus den bisherigen Veröffentlichungen, die im Verlaufe des Jahres gemacht worden sind, eben ganz eindeutig eine entsprechende Auflistung gemacht. Ich werde jetzt mal gerade versuchen, den Link zu finden, dann kann ich den hier auch noch in den Chat posten oder vielleicht ins Protokoll. So, ich musste kurz den Danebot antworten. Der Danebot muss bitte erst in die Fraktion kommen, sonst funktioniert das nicht. Also nicht in den Fraktionsraum, sondern in den übergeordneten Fraktionsraum irgendwo hin. Sonst kann man ihn da nicht reinziehen. Oder man ist Admin, dann kann man das auch. Einer von euch Admin und kann den Danebot 1 aus dem Piratenpartei NRW Root-Verzeichnis in dieses Verzeichnis hier schieben. Könnte ich, aber der Weg ist zu lang, als dass es funktionieren würde. Weil er über Bund und Bayern gehen muss, oder was? Der soll einfach in den Zuhörerraum gehen, dann geht das. Das habe ich ihm geschrieben. Wir sind ja im Land nicht für Fernverkehr zuständig. Manche eurer Antworten sind echt goldig. So, ich kann das nicht, der Danemo muss so damit leben. Eben nochmal was zur Erklärung zu dem Pad. Da hat der Happy Left völlig recht. Wenn ihr dieses Pad aufruft, dann geht das nur mit dem Firefox oder mit dem Chrome. Und ihr müsst bei Authentifizieren auf Abbrechen klicken, dann kommt ihr in das Pad. Und jetzt ist die Sammy dran, wenn der Markus keine Nachfragen mehr hat. Ganz kurz, meine Frage hat sich erledigt durch Dietmars zweite Antwort. Danke. Und jetzt noch ein Hinweis an alle Sprecher. Mit ganz kurz unterschreibt man sein Todesurteil. Dann bin ich tot. Und das wollen wir ja nicht. Also bitte nicht mit ganz kurz anfangen. So, der Dennebot ist jetzt auch hier. Dann können wir Feierabend machen. Die Moni hatte sich aber noch gemeldet. Nö. Okay, dann habe ich das wieder fehlinterpretiert. Ich kann das auch ohne Arme. Wie schön. Gut, gibt's noch weitere Fragen zum vorgekauten Antrag? Wie heißt das denn? Vorgestellt, danke. Nee, das ist nicht der Fall, das ist schön. Dann können wir jetzt direkt zum nächsten Antrag kommen. Das ist fahrscheinloser ÖPNV für alle Vorschulkinder. Da kann der... Wollen wir den nicht... Bitte? Sorry, wenn ich dir dazwischen gerät schon, aber wollen wir den nicht irgendwie formell abstimmen oder so? Sowas tun wir ja für gewöhnlich. Ja, Dienstag. Nein, spricht nichts dagegen, den jetzt abzustimmen. Genau, warum nicht heute? Weil wir es nicht protokollieren können. Müssen wir dafür nicht erst die Satzung ändern? Nö, warum? Wo steht in unserer Satzung, dass wir uns im wirklichen Leben treffen müssen? Oder andersrum, wo steht in der Satzung, dass wir das nicht per Mammel machen dürfen? Ah, das stimmt natürlich. Lass uns einfach morgen darüber reden, wo wir zukünftig die Anträge abstimmen werden, weil heute wollten wir die Anträge der Basis quasi vorstellen. Und der Tose hat insofern recht, dass es ganz schwer festzuhalten ist, wer jetzt dafür oder dagegen war. War keine Protokollierung. Ihr wollt mich auf den Arm nehmen, oder? Ja. Das kann doch jeder einfach ins Protokoll schreiben, ob er dafür oder dagegen ist? Nee, ganz bestimmt nicht. Da bin ich ganz sicher, dass das nicht klappt. Ach, das würde ich aber auf den Versuch ankommen lassen. Negativ. Ich meine, man kann hier die Leute einzeln abfragen. Ich würde auch sagen, da nicht alle da sind und es eben nicht abgesprochen war, dass wir das heute so machen, sollten wir das ab dem nächsten Mal so machen, aber heute eben noch nicht. Ihr irrt. Ich würde auch sagen, dass ihr irrt. Selber. Der Tagesordnungspunkt lautet Vorstellung, Diskussion und Beschluss über die Anträge Piratenfraktion NRW. Wenn ich anmerken darf, heißt da nicht, der Tagesordnungspunkt heißt Vorstellung, Anträge, mein Schatz. Nein. Toso, mein Beschluss, beziehungsweise mein Umlaufbeschluss, den ich eingereicht hatte, der steht jetzt links hier im Chat. Und da ist der Beschluss mit drin und ich bitte jetzt darüber abzustimmen. Der Ingo macht ein Audioprotokoll, nur das. Es sollte ja auch dazu dienen, die Dienstagssitzung zu entlasten. Da wäre kein Beschluss etwas kontraproduktiv. Du meinst, mein Umlaufbeschluss sollte sogar Sinn machen, oder was? Tun Sie selber. Ja, wer meldet sich zum Protokollieren im Pad? Na, das kriegen wir noch hin. Danke, Olli. Und jetzt fangen wir oben an bei bei Danebot, der macht das Erste. Und dann kommt Dave K., so wie wir das in den anderen Sitzungen von der Partei auch machen. Ich sag mal dafür, weil Dinobot wahrscheinlich sein Ding nicht richtig konfiguriert hat. Was hast du gesagt? Mach weiter, nächster, Dirk. Dafür. Dafür. Olli. Oh, ich bin auch dafür, ich habe noch getippt. Auch dafür. Ich bin auch dafür. Ich bin auch dafür. Dafür. Dafür. Ich glaube euch erstmal. Dafür. Dafür. Ja, sowohl hier als auch später dafür. Dafür. Dafür. Das war eine Überschneidung, also der, ne? Der ich hab Nico nicht genau verstanden, den Olaf, ja. Dafür. Dann schließe ich mich natürlich an. Übrigens, der Erste, der mit Dafuk antwortet, bekommt ein Bier von mir. Scheiße, das hatte ich mir gerade vorgenommen. Ja, das ist schön. Dann kommen wir zum nächsten Tagesordnungspunkt. Fahrscheinlöser ÖPNV für alle Vorschulkinder. Achso, hier ist gerade nochmal gefragt worden, Frage zum Pet, sorry, wegen der trotz Moderation. Trotz Firefox funktioniert das mit dem Abbrechen nicht. In die Anträge komme ich nicht rein damit. Ja, bitte einmal probieren, ob man den Link, wenn man den einzeln kopiert, nochmal da reinkommt. Das kann sein, dass das nur eine Verschachtelungsgeschichte ist aus dem Pad raus. Wir arbeiten noch daran, diese Pad-Live-Version gängig zu machen für alle. Das ist leider noch nicht technisch so weit gediehen, wie wir es gerne hätten. Ich hätte noch eine Ergänzung. Wir haben abgestimmt. Trotzdem hätte ich nur einen ergänzenden Hinweis zu geben für die Zuhörerschaft. Der Antrag wird ins Plenum eingebracht und dort zur Überweisung abgestimmt. Das heißt, damit er in den Ausschuss überwiesen wird, es handelt sich um einen Gesetzesänderungsantrag. Von daher ist das so durchzuführen. Ja, wie im PET bereits steht, federführender Ausschuss ist der Ausschuss A07 Haushalt und Finanzen. Mitberatender Ausschuss ist der Ausschuss A11 Ausschuss für Kommunalpolitik. Gut, kommen wir dann zum fahrscheinlosen ÖPNV für alle Vorschulkinder. Da möchte uns bestimmt der Olli was zu erzählen. Ja, also wir haben jetzt diesmal nicht besonders viele Anträge, wir haben hier einen kleinen Baustein zum Thema fahrscheinloser ÖPNV, nämlich die Vorschulkinder sollen erstmal fahrscheinlos fahren dürfen. Natürlich hätten wir auch schöne andere Anträge noch stellen können. Wir haben auch in der Pipeline ganz tolle. Auch gesetzliche Rahmenbedingungen schaffen für den fahrscheinlosen ÖPNV generell. Dazu haben wir noch ein paar LPT-Anträge und so weiter und so fort. Aber das hier ist ein kleiner, feiner Baustein. Und die die Initiative davon kam aus Bonn. Dort nämlich macht man sich Gedanken darüber, beziehungsweise gibt es mehrere Eltern, die Folgendes festgestellt haben. Und zwar, wenn man unter 6 Jahre alt ist, also 1- bis 5-jährige Kinder, die können in ganz NRW, das steht in den Beförderungsbedingungen NRW drin, kostenlos oder fahrscheinlos oder auch entgeltfrei fahren, mit Bus und Bahn. Schulkinder da wiederum können vergünstigte Zeitkarten erhalten. Die können, je nachdem wie weit sie von der Schule weg wohnen, sehr doll rabattierte oder halt normal ermäßigte Zeitkarten erwerben. Die heißen dann Schokoticket oder sonst irgendwie. Also es heißt überall anders. Oder bei mir sogar zerhackt? Was? Bin ich zerhackt? Nein, du bist nicht zerhackt. Nein. Ist alles gut. Gut. Die können also Zeitkarten erwerben, wenn sie schulpflichtig sind. Das gilt aber nur für schulpflichtige Kinder. Interessanterweise können 6-jährige Kinder oder auch 7-jährige, die noch nicht schulpflichtig sind, noch nicht zur Schule gehen, sich noch nicht in der Schule angemeldet haben, können keine ermäßigten Zeitkarten erwerben. Das heißt, sobald man sein 6. Lebensjahr erreicht hat, sollte man dann nicht sofort schulpflichtig sein. Das trifft auf die meisten Kinder nicht zu. Dann muss man Zeitkarten zum Erwachsenentarif, zum Volltarif erwerben. Das ist eine kleine Gesetzeslücke, die natürlich oft umgangen wird, sicherlich von Eltern, indem sie ihre Kinder einfach als 5 Jahre ausgeben. Aber solche Umgehungstatbestände wollen wir ja nicht fördern. Im Gegenteil, wir setzen uns auch beim Urheberrecht und sonst mal dafür ein, dass sowas gesetzlich ordentlich geregelt ist und man nicht dumme, blöde Gesetze irgendwie umgeht, indem man sich eigentlich ungesetzlich verhält. Also auch hier möchten wir gerne der Landesregierung die Landesregierung auffordern, dies zu ändern. Und zwar geht das nicht durch ein Gesetz. Es ist Änderung, sondern diese Beförderungsbedingungen müssen geändert werden. Das kann das Ministerium durch eine Verordnung machen. Und dann ist es natürlich auch pflichtig, einen Ausgleich zu schaffen. Theoretisch könnten das auch die Verkehrsbetriebe vor Ort machen. Das wollen die aber nicht. Die sagen immer, das muss der Landtag entscheiden. Zumindest haben sie das in Bonn gesagt, auf die Frage daraufhin. Na gut, dann machen wir das vom Landtag aus und fordern halt die Landesregierung auf, doch dafür zu sorgen, dass man so lange fahrscheinlos fahren kann, bis man schulpflichtig ist. Das ist schon alles. Ich glaube trotzdem, dass man daraus eine schöne Diskussion ableiten kann. Und das ist sehr interessant, wird zu erfahren, warum man dem Antrag nicht zustimmen kann. Wir werden den Ausschuss überweisen. Dann hat der Antrag vielleicht auch eine Chance, tatsächlich durchzukommen, wenn man da noch was, wenn dann Rot-Grün oder sonst wie noch die Möglichkeit haben, was dran zu ändern. Ja. Das war's schon. Das Einzige, was ein bisschen, also der Antrag ist sehr konstruktiv gehalten. Das Einzige, was so ein bisschen plakativ ist, ist der Titel. Der heißt nämlich Fahrscheinlosen ÖPNV für alle Vorschulkinder ermöglichen. Das ist schön kurz und knackig und zeigt ein bisschen auf unsere Kernthemen hin, auch wenn es natürlich sich hier nicht um den fahrscheinlosen ÖPNV handelt, den wir eigentlich wollen. Denn hier ist ja kein Umlagesystem, sondern tatsächlich einfach die Kinder werden so mitgenommen. Im AK heute gab es noch eine Diskussion darum, ob man den Teil Lösungsmöglichkeiten 1 und 2 oder A und B deutlich kürzt oder weglässt, weil derzeit im Antrag 3 Lösungsmöglichkeiten angerissen werden und dann wird die dritte genommen, die anderen aussortiert. Man kann natürlich auch gleich die Vorstellung der anderen Lösungsmöglichkeiten einfach weglassen. Gut, und es gab noch einen Hinweis darauf von Winnie, dass der fahrscheinlose ÖPNV für alle Vorschulkinder ermöglichen vielleicht zu plakativ ist, glaube ich, war der Ausdruck. Ich weiß nicht genau, was gesagt wurde. So, das war's. Ansonsten ist der Antrag soweit fertig, hier vorliegend. Danke, Olli. Gibt es Wortmeldungen? Ich glaube, der Happy Lab ist nur zum Aufnehmen entsprechend, ne? Nö. Dann ist die erste Wortmeldung der Happy Lab. Ich habe 2 Sachen. Das eine ist eine kurze organisatorische noch bei dem Pad. Ich bin über Twitter noch gefragt worden, warum man da nicht reinkommt, trotz Passwortabfrage wegklicken. Man muss Cookies zulassen. Dann funktioniert auch das mit dem Pad. Das andere ist jetzt hier mit dem Titel fahrscheinloser ÖPNV, so charmant wie ich finde, dass wir dieses Wort fahrscheinloser ÖPNV irgendwie in die breite Masse reinbringen, befürchte ich aber, dass wir damit sehr viele Leute verwirren werden und wir anschließend immer wieder erklären müssen, dass das, was wir jetzt gerade als fahrscheinlosen ÖPNV betiteln, ja eigentlich was anderes meinen. Deswegen wäre ich eher dafür, dass wir den Antrag nennen, freie Fahrt für Vorschulkinder meinetwegen, um wirklich diese Trennschärfe reinzubringen, weil sonst verkaufen wir hier was als fahrscheinlos, was nachher nicht fahrscheinlos ist. Danke, Heppile. Frage an Olli, möchtest du die Fragesteller einzeln behandeln oder erstmal sammeln? Also, ich glaube, es gibt nicht so viele, deshalb antworte ich einzeln. Es ist ein berechtigter Hinweis. Bei der Titelsuche stand das irgendwann da und ich weiß, dass wir in letzter Zeit sehr viele Titel hatten, die sehr, sehr lang waren. Es betrifft vor allem die Anträge, die ich gemacht habe. Die waren so toll konstruktiv, die Titel. Und am Ende waren die Titel einfach nicht, haben überhaupt, also niemand wusste, was dahinter eigentlich kommt, weil die waren viel zu lang, obwohl sie natürlich alle schön erklärt haben. Und wir wissen ja, dass viele Abgeordneten und auch viele Leute aus der Presse im Grunde gar nicht die Anträge lesen, sondern nur die Titel. Und ich finde, der Titel schafft einiges an Aufmerksamkeit. Dass letztendlich es sich nicht so um das handelt, was wir im Endeffekt wollen, steht ja im Grunde schon im Titel, weil das heißt ja für alle Vorschulkinder. Und andererseits weist es ja darauf hin, dass ja, wir unten anfangen. Also ich finde den elegant und kurz und knackig. Ich kann die Kritik daran verstehen. Wenn jemand einen besseren Titel hat, hat er jetzt noch die Möglichkeit, ganz schnell zu erfinden. Ich habe heute schon mal K dafür geworben, dass man das tut. Bisher ist bei mir noch nichts eingetroffen. Naja, freie Fahrt wäre ja auch was. Freie Fahrt für Vorschulkinder. Wäre auch so knackig. Mit den 3F, ne? Okay, als nächsten hätte ich dann den Olaf. Ich nehme mal an, Krean, du möchtest in den Ausschuss für Bauen, Wohnen, Stadtentwicklung und Verkehr überweisen. Direkt eine Frage mit an den Daniel Düngel. Soll man den nicht auch, soll er nicht eventuell auch direkt noch in den Familie, Kinder, Jugend überwiesen werden? Aufgrund von wegen, ich glaube auch, dass der bei uns positiv beschieden werden würde. Von den Leuten, wie ich das soweit einschätze. Und, oder ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass er das wird. Und dann wird es ja natürlich auch die Wahrscheinlichkeit oder dass er dort Anspruch findet und dass wir den dann eventuell noch eher durchs Plenum kriegen, als nur über Verkehr. Olli? Also ich sag, die Leistung muss die das Ministerium, das Verkehrsministerium übernehmen. Also die sind ja für diesen Beförderungsbedingungen verantwortlich. Wenn ihr mitberatend sein wollt, das heißt gerne das behandeln möchte im Ausschuss, habe ich natürlich nichts gegen. Das war jetzt eben gerade noch die Frage an Daniel. Sollen wir das machen oder nicht? Ja, ich habe da links zwar meld reingeschrieben, der Tose möchte mich aber nicht aufrufen. Ich finde das hier gar nicht schlimm. Ich antworte dir jetzt trotzdem, Tose, also beziehungsweise Olaf, auch wenn der Tose jetzt dazwischen blabbert. Ja, finde ich eine gute Idee. Ich glaube, das ist ja relativ kurz, einfach und schmerzlos im Ausschuss zu behandeln. Und ich finde es immer gut, wenn Piratenanträge auch in unserem Ausschuss beraten werden. Also ja, machen. Dankeschön. Ich musste noch mal eben die Linkadresse zum Talkpad zum Phrasitimer-Pad in die Zora reinkopieren. Da könnt ihr euch das anschauen, wer jetzt als nächstes auf der Rednerliste steht. Das war jetzt zuletzt der Daniel. Jetzt kommt als nächstes der Eddie 60. Er müsste dann aber ins Sprechen kommen. Wenn er sprechen möchte. Für die Vaku noch, wenn du was schreiben willst, schreib hier an den Baum. Da kriegen wir es ja auch mit. Genau, habe ich geschrieben. Nur nicht oben, sondern unten. Bist ein Fuchs. Nee. So, der Eddie 60. Ja, guten Abend. Ich habe mal schnell nachgeguckt. Also in Köln ist so, da werden Kinder bis 5 Jahre werden umsonst von der KfW sowieso befördert. Also deswegen verstehe ich nicht ganz den Antrag. Der Olli, erklär's nochmal. Ja, das ist in ganz Nordrhein-Westfalen so. Also alle Kinder unter 6 Jahren werden unentgeltlich, ist das Fachwort, das, was in Beförderungsbedingungen steht, befördert. Und sie bekommen als Schulkinder eine ermäßigte Zeitkarte. Bei Einzeltickets ist es anders, aber als Schulkinder hast du die Möglichkeit, eine ermäßigte Zeitkarte zu bekommen. Was nicht funktioniert ist, wenn du 6 Jahre alt geworden bist, das heißt, wenn du dein 6. Lebensjahr vollendet hast und du bist dann 6 Jahre alt und bist aber noch nicht in der Schule. Und das kann bis zu 10 Monate normalerweise betragen. Und unter bestimmten Umständen kannst du auch noch in der Einschulung um ein Jahr, zum Beispiel aus gesundheitlichen Gründen, um ein Jahr zurückgestellt werden, dann sind es sogar 22 Monate, die du nicht unter 6 bist, aber auch noch nicht schulpflichtig. Wenn du dann in einen Kindergarten musst, der nur mit Bus erreichbar ist oder wo die Eltern dich mit dem Bus hinbringen möchten oder mit der Straßenbahn oder irgendwie anders öfters Bahn fahren musst, dann bist du tatsächlich auf einen Vollpreis, eine Vollpreiszeitkarte angewiesen. Ich weiß, dass das Problem erstmal deshalb nicht so groß ist, weil viele Eltern das gar nicht interessiert, ob ihr 6-jähriges Kind eine Zeitkarte braucht. Die werden es entweder als 5 Jahre ausgeben oder sie benutzen eh das Auto oder fahren nur sehr selten Bus und Bahn. Dann ist es nicht besonders relevant. Auch wenn natürlich jedes Kind für eine gewisse Zeit viele Kinder für eine gewisse Zeit in dieser Zone stecken. Aber es ist eine Lücke, die da ist. Und es gibt Eltern, die dafür auch schon mal an die Stadträte oder so herantreten. Ja, ich gucke jetzt mal nur in Köln. Also in Köln können diese Kinder auch ein vergünstigtes Starter-Ticket sich auch holen. Ist denn da jetzt wirklich sind das so viele Kinder, die da runterfallen und besteht da auch so ein dicker Bedarf, das jetzt zu regeln? Oder ich frage jetzt einfach mal nach, weil ich ein bisschen verwundert, ich finde so, an sich so sollte man sowieso Kinder bis zum, könnte auch ein bisschen mehr sein, sowieso auch während der Sommerferien auch mal umsonst mit der KVB fahren lassen, ist doch sowieso nichts los. Ja, Olli wieder bestimmt. Ich lasse jetzt mal andere vor. Ich gucke jetzt mir das Starter-Ticket mal an, was das genau ist. Aber das ist Abos für Azubi. Azubis ist, ich nehme an, da steht ja auch für Auszubildende und Schüler. Ich habe jetzt die Bedingungen noch nicht ganz genau, aber ich nehme an, ich habe mir sehr viele angeguckt. Ich habe nirgendwo eins gefunden, wo man nicht schulpflichtig sein muss. Mitmachen können Schüler und Azubis ab 16 Jahre. Okay, das gilt sowieso nicht. Also in Köln wäre das... In Köln wäre das Prima-Ticket, glaube ich. Das ist aber auch nur für schulpflichtige Grundschulkinder. Also die gleiche Problematik, wie schon eben geschildert. Also somit können Grundschulen jetzt selber wählen, bla bla bla, ob die Schüler mit Prima-Ticket oder sonst wie. Es ist aber ein Ticket halt, was nur mit Schule funktioniert. Gut, gibt es weitere Nachfragen? Ich bin fertig dann. Gibt es aus dem Sprecherraum, der Happy Lab möchte noch was sagen. Los geht's. Vielleicht bin ich da jetzt ein bisschen hartnäckig, aber was haben wir jetzt mit dem Namen gemacht? Bleibt es jetzt bei fahrscheinloser ÖPNV? Olli? Ja, gute Frage. Gibt es ein, zwei Stimmen vielleicht aus der Fraktion dazu? Ist euch das zu fahrscheinloser ÖPNV zu gewagt? Oder? Der Daniel möchte was sagen. Ja, ich wollte ja vorhin schon, aber ich wollte nicht wieder einfach anfangen zu reden. Ich wollte noch ganz kurz sagen, also ich verstehe diesen Antrag an sich halt einfach als quasi Bugfix. Also das ist so eine Regelung, die irgendwie nicht ganz sauber ist. Also lass uns das vernünftig fixen. Was den Titel angeht, ich finde das ehrlich gesagt konsequent, den so zu benennen, wie er jetzt dort steht. Das ist, ich sag mal, so im Prinzip analog wie zu einem Kinder-BGE oder irgendwie sowas. Das ist eine kleine Vorstufe quasi eines fahrscheinlosen ÖPNV und möglicherweise haben wir allein durch den Titel vielleicht auch die Chance, da ich sag mal nochmal unser Hauptanliegen auch so ein bisschen mit in die Presse zu bringen. Also ich würde es dabei belassen, so wie es jetzt ist. Danke Daniel, als nächstes die Moni, dann der Dirk, dann der Frank dran. Moni bitte. Ja, ich wollte das Gleiche sagen, was der Daniel jetzt gesagt hat. Ich finde den Titel auch gut, weil er nochmal so schön zeigt, worauf wir eigentlich hinaus wollen. Danke Moni, dann der Dirk. Ja, auch nur ganz kurz, also wie der Titel letzten Endes lautet, ist mir schneller egal. Allerdings sollten wir uns nicht unbedingt heute darüber streiten. Also den Titel kann man ja notfalls auch noch dann als, Änderungen hinterher einfach so einbringen. Muss jetzt nicht unbedingt auch noch direkt schlafen. Hallo? Dirk, du bist sehr leise, also noch leiser als ich. Oh, besser? Lauter. Dann komme ich gleich nochmal, mach ich mal weiter. Gut, dann ist der Frank als nächster dran. Ja, und der ist gerade kräftig ins Trudeln gekommen mit den Überlegungen, welcher Titel jetzt der bessere ist. Und dann ziehe ich meine Wortmeldung zurück und sage 50-50. Hat jemand Würfel mit zwei Seiten? Würfel mit zwei Seiten. Die Moni möchte sich nochmal... Nee, erst Dietmar, dann Moni. So war es richtig. Entschuldigung. Jo, danke. Olli und Stefan, wie zeitkritisch ist er, dass er schon ins nächste Plenum rein muss und soll? Und gibt es hier in irgendeiner Form eine Kostenschätzung beziehungsweise eine Kostenfolgeschätzung? Das ist eine, also ich antworte jetzt einfach mal. Das ist eine natürlich eine Sache, die leider ein bisschen ausgehandelt werden muss, weil es natürlich, denke ich mal, da keine Statistiken gibt, die den Verkehrsbetriebe weiterhelfen. Also ich glaube, die Einnahmen aus der sind extrem gering, weil wir ja wirklich die ersetzen, die vorher gesagt haben, sie sind 5 Jahre alt. Bei den Einzelfahrkarten werden wir wahrscheinlich ein paar Einnahmeausfälle haben. Die müsste das Land ersetzen. Wir haben, beziehungsweise Andreas hat eine Schätzung gemacht, was denn das kosten würde, wenn man jetzt denken würde, alle Schulkinder würden eine Zeitkarte zum Volltarif kaufen. Ich hoffe mal nicht, dass bei den Verhandlungen die Verkehrsbetriebe genau das fordern. Ist jetzt, die Höhe festzulegen, ist nicht unsere Sache, kann auch nicht unsere Sache sein. Also das wäre höchstens an uns, darauf zu reagieren. Ich glaube, dafür haben wir genug zahlen. Also da reagieren auf die Frage, was kostet das, können wir, glaube ich. Ansonsten ist es auf Heller und Pfennig so jetzt nicht auszumachen. Das muss die Landesregierung also mit den Verkehrsbetrieben verhandeln. Okay, danke. Ich würde ihn gerne jetzt stellen, weil es jetzt gerade Platz ist im Oktober. Ich glaube, wir haben keine nicht so volle Tage. Okay, danke. Moni, du hast dich nochmal gemeldet? Ja, zum einen, also morgen um 14 Uhr muss der Titel da sein. Es ist also nicht noch Zeit, da jetzt tagelang drüber zu reden, und ich würde den Olli auf jeden Fall unterstützen, weil im Oktober hat so ein Antrag vielleicht etwas Aufmerksamkeit. Im November, wenn die ganzen Haushaltssachen kommen, dann verschwindet der einfach. Also ich glaube, dass wir nächste Woche wirklich die Chance haben, zumindest ein bisschen Aufmerksamkeit für unsere Anträge zu bekommen. Deshalb muss der auf jeden Fall nächste Woche mit rein, meiner Ansicht nach. Übrigens, der Betrag, den Andreas ausgerechnet hatte, waren, also für diesen Worst-Case-Fall, waren 20 Millionen Euro, wobei ich wirklich davon ausgehe, dass der jährlich, wobei ich wirklich nicht ausgehe, dass so gerechnet wird. Also wenn die so rechnen, dann kann die Landesregierung gerne zurückkommen zu uns und sagen, die Verkehrsbetriebe sind blöd, die wollen überhaupt nichts machen, und dann haben wir mal andere Sachen mit den Verkehrsbetrieben zu reden. Nein, also ich rechne mit sehr deutlich weniger, dass das kostet. Eigentlich fast ein bisschen schade, dass wir zu wenig Anträge haben. Nur noch ein kleiner Kommentar, denn ich finde den Oktober tatsächlich sehr schön, um was rauszubinden. Ja, da werden die Blätter so bunt und solche Sachen. Olli, ich habe auch noch eine Anmerkung. Du sagtest eben, der Antrag besteht aus drei Lösungsvorschlägen, wovon ihr den dritten dann nehmt. Also ich würde vorschlagen, schmeiß die ersten beiden raus. So viel Text wollen die gar nicht. Ja, sie ist im Bett. Ich habe schon eventuell kürzen weg. Also Zeile 29 bis 47 wäre im Grunde auf einen Satz oder zwei Sätze zusammenzukürzen. Ja, also würde ich doch dann machen. Das verwirrt sonst nur, befürchte ich. Gut, gibt's weitere Wortmeldungen? Sehe ich nicht. So wie ich das jetzt mal interpretiere, bleiben wir bei der ursprünglichen Titelgebung. Dann könnten wir jetzt eigentlich direkt zur Abstimmung darüber kommen. Gibt es noch Nachfragen? Nach Beginn der Abstimmung keine Fragen. Du rappst. Ist klar. Immer noch oder wird es langsam besser? Besser. Gut, also gibt es noch Nachfragen, sonst würde ich jetzt zur Abstimmung. Ich mache übrigens folgenden Vorschlag. Ich kürze das, wie vorgeschlagen. Und dann bleibt es bei Fahrstuhlmodus im PNV. Sollte sich nachher, ich werde den nachher dann natürlich nochmal, beziehungsweise man kann ihn dann morgen spätestens vor der Fraktionssitzung nochmal angucken. Sollte jemandem dann auffallen, oh nein, ich möchte doch einen anderen Titel, oder dann müssen wir eben auch bei Fraktionssitzung nochmal aufrufen. Aber ich gehe jetzt erstmal nicht davon aus. Gut, dann können wir zur Abstimmung kommen. Olli? Ja, Olli geht durch. So, dann fangen wir mit Danebot an. Okay, er schreibt gleich rein, glaube ich. Also, Dave K. Dafür. Dafür. Dafür. Lukas. Dafür. Ich bin dafür. Dafür. Dafür. Dafür. Dafür. Yeah. Dafür. Dafür. Olli, lass uns einfach von unten nach oben hochkopieren. Ah, jemand anders hat auch mitgeschrieben. Stefan. Dafür. Tyler. Achso, bei Nico müssen wir sagen, genau. Nico, du bist dran, weil, bist mobil. Olaf schon mal. Dafür. Ich hätte ja auch dafür gesagt, aber der Marsching schuldet mir noch so viel Bier. Dafür. Ich habe nicht mitbekommen, Dirk und Nico. Dirk ist auch gerade nicht da und Nico schläft, glaube ich. Oder sitzt auf seinem Telefon, ich weiß es nicht. Also, ich soll aber drinbleiben. Achso, er steht jetzt am Anfang. Gut, dann lasse ich die beiden als nicht abgestimmt. Ey, wir haben ein neues Mitglied. Ich wollte mal kurz Hallo sagen. Ich hoffe, ich störe nicht. Tut mir leid, du bist jetzt die Nummer 20 der Fraktion. Du kannst jetzt hier nicht mehr raus. So. Genau, du kommst hier nicht raus. Hallo, Paki. Danebot, du hörst uns ja. Bitte schreib doch in den Chat oder hier links in das Chatfeld vom Mumble, ob du dafür oder dagegen bist. Ja, er hat mir ins Bett lieben, dass er dafür ist. Er wurde wieder rausgelöscht. Nee, ich habe ihn aber vorne getrunken. Also ich mag ja den Paki, aber Paki, könntest du wie das Fußvolk auch in den Zuhörerraum? Danke. Klar. Könnten wir demnächst übrigens Zuhörer nach oben machen? Meinetwegen können wir die auch A bis Z Zuhörer nennen, damit das klappt. Und ich lobe 200 Euro aus für denjenigen, der es schafft, dieses Mumble dazu zu bringen, dass dieses Fenster nicht ständig rauf und runter hüpft. Wie viel hast du geboten? 200. Ich kann dir zeigen, wie das geht. Nein, programmtechnisch. programmiert. Das Geld hättest du lieber an der Partei spenden können, Tose. An die Prangerbeauftragte? Ah, wir kommen vom Thema. Ich sehe, man für 200 den Watt fixen kann. Und wir können zum nächsten Antrag kommen. NRW braucht eine Neukonzeption des Flüchtlingsaufnahmegesetzes hin zu einer humanen und dezentralen Unterbringung in ganz NRW. Da möchte uns Herr Frank bestimmt was zu sagen. Ja, das kann ich mal versuchen. Dann fange ich am besten mal mit der Verwirrung vorne an. Und zwar hat die Landesregierung heute einen Gesetzentwurf veröffentlicht, den endgültigen, den sie auch jetzt ins Plenum einbringen wird. Und der heißt Gesetz zur Änderung des Flüchtlingsaufnahmegesetzes. Da werden ein paar Dinge geregelt, die überfällig waren, zum Beispiel aufgrund des Urteils des Bundesverfassungsgerichts vom letzten Jahr, Asylbewerberleistungsgesetz, die Leistungen, die an Asylbewerber bezahlt werden, dürfen nicht weit unterhalb der Hartz-IV-Bezüge sein. Dann noch so ein paar kosmetische, in Anführungsstrichen, Kleinigkeiten. Eine besondere Sache haben sie noch geändert, dass die Gemeinden, die sogenannte Ersteinrichtung, Erstaufnahmeeinrichtung bzw. zentrale Unterbringungseinrichtung, das sind also die Stellen, wo die Flüchtlinge, Asylbewerber zuerst ankommen, Gemeinden, die so etwas anbieten, denen wird in Anführungsstrichen erlassen, Flüchtlinge aufzunehmen, die normal auf alle Gemeinden ja gleich verteilt werden. Das heißt also, jemand, der, wie gesagt, so eine Erstaufnahmeeinrichtung in seiner Gemeinde halt zulässt oder anbietet, dem wird ein Teil der normalen Anzahl von Flüchtlingen, die sie aufnehmen müssen, erlassen. Das sind wichtige, gute und richtige Sachen. Aber da fehlt noch was im Flüchtlingsaufnahmegesetz. Und da kommt dann unser Antrag ins Spiel, nämlich eine Neukonzeption, die sich vor allen Dingen um die Unterbringungssituation konkret der Flüchtlinge kümmert, weil da ist nämlich, da gibt es große Probleme. Das ist bisher nicht gut geregelt. Das heißt, es sind die Mindeststandards, wie Flüchtlinge unterzubringen sind, nicht ordentlich beschrieben. Da gibt es halt eine Menge aufzuarbeiten. Wir haben uns in den letzten Tagen und Wochen, also ich war in HEMA zum Beispiel, ich war in Heiligenhaus, hat mir da kommunale Einrichtungen und auch in HEMA halt die Erstaufnahmeeinrichtungen angeguckt. Da sieht man also Räume so groß wie ein Klassenzimmer, da sind 9 bis 10 Leute untergebracht. Die müssen da Wochen und Monate lang drin leben. Das sind also Zustände, die sollte es eigentlich so nicht geben. In die Richtung zielt halt unser Antrag, hier sich mit den Flüchtlingshilfsorganisationen zusammenzusetzen und wie gesagt, eine sinnvolle Unterbringung zu erarbeiten und dann in ein Gesetz zu gießen. Danke, Frank. Erste Anmerkung von mir, dann ist gleich Moni dran. Das Ganze ist definitiv zu unterstützen, weil selbst Legehennen sind oder die Größe der Käfige ist besser geregelt als die Unterbringung von Flüchtlingen in diesem Land. Das ist dieser Antrag von euch eingebracht. Moni, bitte. Ja, das ist ein politischer Antrag zu dem Gesetzentwurf, der nächste Woche ins Plenum kommt, richtig? So kann man das definieren, ja. Ich finde den total gut. Ich finde aber den auch vom Titel nicht sehr griffig. Also das ist das, was der Ingo gerade sagte. Und ich finde den vom Text sehr lang. Kann man da vielleicht noch so ein bisschen straffen, dass das auch so ein bisschen knackiger wird? Ja, das ist immer so eine Sache. Es geht ja darum, Details zu beschreiben, auf die man dann nachher zurückkommen kann. Alles, was zu dem Thema zu sagen ist, sollte im Antrag stehen. Darf ich sofort was antworten? Also ich habe mir das durchgelesen und ich finde, da sind aber Informationen drin, die eigentlich jedem, der sich mit dem Thema beschäftigt, also auch im Ausschuss, die sind dem doch bekannt, oder? Ja gut, du brauchst immer auch ein bisschen eine Herleitung. Wir haben schon einige Dinge rausgenommen. Wenn du noch was Konkretes hast, können wir sicherlich drüber reden. Aber im Großen sehe ich da nicht mehr viel, was da rausgestrichen werden könnte. Ein Königsteiner Schlüssel würde ich als Wort immer noch drin lassen, zum Beispiel, obwohl das jedem bekannt sein sollte. Ja, aber zum Beispiel die Beispiele, die ihr da nennt. Ja, die sind ja ganz konkret, um zu zeigen, in den Ländern wird es halt anders gemacht. Ja, ist Geschmackssache. Ich weiß nicht, ob ich würde das nicht unbedingt alles mit in den Antrag reinschreiben. Was ist mit dem Titel? Also da hat der Happy Land übrigens links auch was in den Kanal gechattet. Gut, also erstmal das Gesetz, weil du das hier mit dem aktuellen Gesetz verglichen hast. Das Gesetz ist eine Änderung des Flüchtlingsaufnahmegesetzes. Das heißt, das Flüchtlingsaufnahmegesetz selber ist nicht Gegenstand der aktuellen Beratung. Es wird ein Gesetz zur Änderung gemacht und unser Antrag ist zur Neukonzeption des Gesetzes. Trotzdem kann man jetzt zum Beispiel human und dezentral, ja, kann man drüber nachdenken. Aber das könnte man auch wieder auf die Flüchtlinge selbst beziehen. So Ungenauigkeit werden wir in jedem Thema haben. Das gibt es ja hinter dazu. Und der Happy Lab möchte was sagen. Also du bist abgehakt. Mein Vorschlag wäre einfach, das zu kürzen, den Titel auf Neukonzeption des Flüchtlingsaufnahmegesetzes, Doppelpunkt human und dezentral. Dann hast du ja genau den gleichen Inhalt drin aus dem alten Titel, aber bist halt kürzer und knackiger. Bin ich rausgeflogen oder der Toso? Der Toso ist rausgeflogen. Der benutzt einfach mal die nächste Netzverbindung. Vielleicht ist er ja nicht mehr so abgehakt. Nächster Sprecher. Frage. Ja, ich hatte ja schon auf der Mailingliste angeregt, dass man den Titel kürzen sollte. Ich bin da auch für. Ich finde, hab das auch schon geschrieben. Wir wollten doch jetzt mal das mit Gesetzanträge und so, dass man die einfach mal lesbar macht, dass wir uns vielleicht darauf beschränken, dass wir in der Erklärung, ich sag mal, anderthalb, zwei DIN A4 Seiten maximal haben, wenn überhaupt. Wenn sich jemand mit dem Thema wirklich tiefergehend beschäftigen möchte, dann kann er das sowieso aus anderen Quellen tun. Wir haben ja im Landtag die komfortable Situation, dass tatsächlich die Leute, die darüber entscheiden müssen, sowieso im Thema sind. Das heißt, denen müssen wir nicht alles nochmal erklären. Ich würde mich da auch zu anbieten, wenn ich das zeitlich hinkriege, noch mitzuarbeiten im Pad, dass man den Text noch an der einen oder anderen Stelle strafft. Weil ich einfach glaube, dass wir das lesbarer machen sollten für Leute, die von außerhalb kommen. Im Parlament kann es eigentlich egal sein, die Leute wissen eh Bescheid. Der Dietmar hat noch eine Frage, auch wenn das eigentlich Meld heißt. Okay, dann sage ich einfach Meld hinterher. Könnte es sein, dass die Kürze oder Länge des Antrags eher doch daraus resultiert, dass hier die Regelungstatbestände in anderen Bundesländern erwähnt sind? Denn wenn man die wegstreichen würde, wäre die Sache sehr kurz. Aber ich denke mal, Frank, vielleicht könntest du dazu was sagen, dass die Auflistung der anderen Bundesländer für den Antrag schon wesentlich ist. Ja, das ist Olli. Kann ich jetzt direkt antworten? Mache ich jetzt einfach. Ja, das würde ich schon so sehen, dass das wesentlich ist, weil da geht's halt darum, konkrete Dinge aufzuzeigen, die in anderen Ländern geregelt worden sind, die hier, würde ich sagen, nicht nur Beispiel, sondern halt auch die Anregung für die eigene Regelung geben sollen. Dankeschön. Jetzt hatte sich der Olli gemeldet und danach der Korax. Erst Olli, dann Korax. Zunächst zum Titel. Kürzen ist sicherlich gut, mit den gleichen Argumenten, die ich eben auch gebracht habe. Damit es nicht humane und dezentrale Flüchtlinge sind, reicht dann vielleicht Neukonzeption des Flüchtlingsaufnahmegesetzes, humane und dezentrale Unterbringung. Dann haben wir, glaube ich, hübsch. Ich weiß, dass Frank ja noch NRW braucht, eine davor setzen würde, um zu zeigen, dass es jetzt nicht der Gesetzentwurf ist. Ist aber, glaube ich, nicht nötig, wenn man es recht überlegt. Also das wäre mein Vorschlag. Und zu Baden-Württemberg, Bremen und Berlin, den Beispielen. Es ist immer sehr schwierig, Dinge, die man recherchiert hat und sehr wichtig findet und denkt, die sind wesentlich zu wissen, und auch wenn man natürlich zeigen möchte, dass man sich mit dem Thema nicht nur ausreichend, sondern erschöpfend darum gekümmert hat und wirklich was Gutes vorlegen möchte, ist natürlich mal schwierig, genau sowas dann rauszustreichen, wo dann nachher jemand im Plenum sagen kann, ja, ihr habt ja gar nicht berücksichtigt dies und jenes. Also wenn zusammenstreichen, die Argumente dafür sind ja gut, dann kann man es ja eventuell auch in ein, zwei Sätzen zusammenfassen, so dass klar ist, dass wir dies berücksichtigt haben und dass es klar ist für jemanden, der sich frisch einarbeitet oder frisch diesen Antrag liest, dass es da Möglichkeiten zur Weiterrecherche gibt. Ich denke, dann haben wir es geschafft. Dann ist auch die Arbeit nicht ganz so groß, da jetzt heute Abend noch was dran zu tun. Danke, Olli. Jetzt der Korax. Nichts zum Thema. Der Nico hat sich über Twitter geäußert, dass er Schwierigkeiten hat, mit seiner Verbindung hier zu reden. Kann man dem vielleicht eine Zip-Bridge von oben ihm hier reinziehen in den Raum? Das kann dann, glaube ich, nur ein Admin, wenn ich das richtig memorisiere. Da ist sie. Okay, dann kann ich ja noch mal was sagen vielleicht, oder? Ja. Also zum Beispiel... Moment, Korax, weißt du, wie er da reinkommt? Er muss die Nummer anrufen, die dort in dem Bridge-Kanal da, die Nummer 2 mit, die Endnummer 2 da, die Nummer muss er anrufen. Kannst du ihm die richtige Nummer bitte schicken? Und es wäre toll, wenn ja jetzt nur der Nico anruft. Aber vielleicht kann jetzt der Orange Bay zwischendurch was dazu sagen. Ja, danke. Ja, Olli, du hast völlig recht. Also aus dem Titel kann auf jeden Fall mindestens ein NRW verschwinden. Vielleicht sind auch sogar zwei weg. Also das ist klar, da können wir ein bisschen kürzer machen. Was die anderen Dinge angeht, jetzt auch die Beispiele aus den Ländern, dann müsste ich die Sachen, die da drinstehen, wieder versuchen, woanders reinzupacken. Also ich weiß nicht, die Zielsetzung kurze Anträge ist mir jetzt ein bisschen neu. Ausnahmsweise waren wir ja hier sogar am Freitag schon soweit. Das Ding hat das ganze Wochenende brach gelegen, dass wir jetzt heute Abend darüber reden, hier sätzeweise oder blöckeweise was rauszunehmen, finde ich ein bisschen unglücklich. Also sage ich mal so. Ich finde, die Sachen sind überlegt, die sind ist gekürzt worden oder an der einen oder anderen Stelle. Jetzt hier noch mit der Axt dran zu gehen, ich weiß nicht, weniger Buchstaben ist nicht unbedingt mehr. Man kann was ganz anders aufbauen. Man kann natürlich die Vorgabe geben, hier alle Anträge der Piraten dürfen maximal 10 Zeilen Sachverhalt haben. Aber das muss man dann wirklich vorher mal sagen. Okay, der Kollege Marching ist dran. Still marching on. Yes, sir. Plötzlich kommt das ja nicht. Ich habe das ja, wie gesagt, schon per E-Mail geschrieben. Ich mache mal was Innovatives. Ich schlage mal was Neues vor. Wollten wir ja auch machen im Parlament. Mein Vorschlag lautet, um zu zeigen, dass man sich mit dem Thema dann doch beschäftigt hat und den Kolleginnen und Kollegen, die dann der Meinung sind, uns eine lange Nase zu zeigen, die einfach zurückzugeben. Was haltet ihr davon, wenn man einfach die Fakten, die man jetzt unbedingt im Text haben möchte, kurzerhand auf ein Dokument im Netz schreibt, sozusagen, und einfach den Link zu diesem Dokument nicht in den Antrag selber, sondern in diesen beschreibenden allgemeinen Blabla-Text unten reinschreibt, nach dem Motto, wollen Sie mehr wissen? Fragezeichen hier, da, wir haben uns informiert. Aber das wäre mal was Neues. Dann können wir das immer noch ergänzen. Ich will das nur sekundieren, was der Michel da gerade gesagt hat. Finde ich eine voll witzige Idee. Ich würde aber bitte ein Piratenpad nehmen, weil dann können wir noch zusätzliche Informationen immer hier und da mit reinnehmen. Ich denke, wir verwirren die dann, aber gut. Und niemand weiß, ob das vom Landtag aus geht. Der Lukas. Ja, ich sekundiere ebenfalls und empfehle dann halt eben einen Verweis ins Mumble. Dann ist die Landtagsverwaltung vielleicht dann genötigt, da etwas zu unternehmen. Oder so. Ich glaube, wir vermischen da Dinge. Ja, ich finde, also erstmal steht jetzt gerade niemand. Doch, der Happy Lab möchte was sagen. Los geht's. Spiele gerade mit dem Gedanken, dass ich befürchte, dass wenn wir da so eine URL reingeben, was womöglich noch ein Pad ist, was also tagtäglich verifiziert und verändert werden kann, ja, dass das dann nachher vielleicht zu Formfehlern führt und deswegen der Antrag vielleicht also als Argumentation genutzt wird, dass der Antrag nicht zugestimmt werden kann. So charmant, wie ich die Idee finde, Hintergründe irgendwo abzulegen, aber ich wage zu bezweifeln, ob das wirklich ein Pad sein kann. Naja, Pad oder Webseite lässt sich alles verändern, aber der Marching hat sich gemeldet. Ich auch, ja. Vorher war der Daniel. Dann erst der Daniel, dann der Marching. Der Tose ignoriert mich hier voll. Ich werde jetzt langsam stinkig. Das mit dem stinkig sein war vielleicht auch vorher schon so. Was wollte ich denn jetzt sagen? Ach so, Pat, Happy F, nein, völlig egal. Also wir können in diesen Vortext reinschreiben, was wir wollen. Wir können auch 5000 Mal bla bla blub da reinschreiben. Juckt alles gar nicht. Interessant ist das, was in der Beschlussfassung dann am Ende tatsächlich steht. Nichtsdestotrotz, was den konkreten Antrag angeht, hier vom Frank, ich sehe jetzt unbedingt einen Anlass, hier nochmal da großartig was umschreiben zu müssen. Wir sollten das für uns einfach vielleicht mitnehmen, so aus dieser Diskussion heraus, dass das künftig irgendwo wünschenswert wäre und dann entsprechend machen, aber ich würde jetzt nicht den Antrag hier noch komplett irgendwie umschreiben. Ich glaube, das ist nicht erforderlich. Los auf eins. Danke, Daniel, dann der Michel und dann der Frank. Sehe ich genauso. Ich möchte da auch jetzt keinem irgendwie noch die große Mühe machen. Ich wollte nur das Ziel definiert wissen. Vielleicht können wir uns ja darauf einigen, dass wir dann in Zukunft eben auch mal das mit so einem Link machen zu dem Pad. Ich denke dann nochmal einen Schritt weiter und mach's noch trolliger und gebe einfach eine Revision-Number an und gut ist. Und dann können die sich ja durch den Timeslider scrollen. Eine Revisionsnummer, wie schön. Der Frank. Ja, so geht das ja jetzt dann einigermaßen. Ich habe schon gerade überlegt, hey, wo laufen wir denn hier hin? Möchte aber doch nochmal, auch wenn man das jetzt weiterdenkt, für zukünftige Anwendungen zu bedenken geben, was ich zum Beispiel letztens wieder in Anträgen von 1998 zum Beispiel, die hier alle auf dem Server liegen, umgesucht habe. Und ich weiß nicht, was dann, wenn wir da jetzt hier einen aktuellen Link eingeben und jemand interessiert sich dann doch in 15 Jahren nochmal dafür, wo der dann landet. Ja, da müssten wir die IT schon dazu verpflichten, das immer ins Landtagsnetz aufzunehmen. Völlig richtig. Gibt es noch weitere Meldungen jetzt zum Tagesordnungspunkt? Ansonsten würde ich das jetzt mal zusammenfassen, dass der Antrag jetzt nicht mehr großartig verändert werden sollte, wenn ich jetzt die Diskussion mitgenommen habe, richtig, und wir uns das nur in Zukunft nochmal überlegen, das kürzer zu halten oder solche Links zu verwenden. Also wenn ich nochmal gerade reingrätsche, ich sage zu, mindestens eine NRW aus dem Titel noch zu killen. Ja, gut, ich glaube, der Titel ist dann ja auch noch bis zur endgültigen Abgabe ein wenig variabler. Gibt es noch weitere Wortmeldungen? Dann können wir zur Abstimmung kommen. Das Danebrot schreibt sich wieder selber rein. Dave? Dafür. Dirk? Dafür. Dima? Dafür. Der Olli? Dafür. Der Lukas? Ja. Michel? Jo. Moni? Dafür. Der Daniel? Ja. Der Joachim. Der Joachim. Dafür. Der Frank. Naja. Der nächste Daniel. Dafür. Der SIP2 Mumble Bridge 2 hat die Telefonnummer nicht gefunden. Der Stefan. Dafür. Vielleicht reagiert der Tyler jetzt hier drauf. Tyler Mobil. Weiter in Technikfu. Der Olaf. Dafür. Der Toso. Dafür. Dann ist auch dieser Antrag angenommen. Bevor wir jetzt zum nächsten Antrag kommen, möchte ich mich übrigens, ich befürchte im Namen der kompletten Fraktion wahrscheinlich, bei allen bedanken, die hier Zuhörer sind und sich beteiligen. Ich finde das ganz großartig, dass direkt beim ersten Aufschlag so viele Leute da sind. Finde ich total toll. Vielen Dank. Applaus, Applaus, Applaus. Genau. Kommen wir zum nächsten Tagesordnungspunkt. Quatsch, wir bleiben beim Tagesordnungspunkt 2, aber zum nächsten Antrag. Ein Titel, der auch nicht auf Twitter passt. Umstellung der Stromversorgung der Gebäude bzw. Liegenschaften des Landes Nordrhein-Westfalen auf elektrische Energie aus regenerativen Quellen. Entschuldigung. Der Kai möchte dazu sprechen. Ich das? Okay. Die Geschichte des Antrags ist relativ einfach. Die Idee, das zu tun, ist schon deutlich älter, aber wurde im Jugendlandtag aufgegriffen. Mit einem Eilantrag der Grünen damals, Umstellung des Landtagsgebäudes auf Ökostrom. Zudem gibt es, die Ticketnummer ist 2892, auch den Open-Antrag, welchen Stromanbieter haben Landesgebäude. Und wir haben uns dann mal Gedanken darüber gemacht und hatten eigentlich erst einen größeren Aufschlag vor, waren dann aber letzte Woche in einer Sitzung, die nannte sich Arbeitsgruppe Energievorbild Landtagsgebäude. Und da wurde einiges dazu geredet. Da wurde davon geredet, dass es schon mal den Antrag gab, tatsächlich den Landtag auf Ökostrom umzustellen, dass es da um wenige Cent pro Kilowattstunde ging, die dann unterschiedlich war, wo dann gesagt wurde, das sind Mehrkosten, die sind wir nicht bereit zu tragen. Und so, dass wir uns dann dran gesetzt haben und gesagt haben, was ist denn da eigentlich los? Und der Christopher hat dann unter anderem Zitate von Walter Bojans gefunden, die sich auf diesen Antrag der Linken im Jahr 2011 bezogen haben, der dann damals hieß Ökostrom jetzt, erneuerbare Energien für den Landtag und alle öffentlichen Gebäude in NRW. Darin sagt er eigentlich, dass das momentan nicht ginge. Man hätte Verträge, die bis 2012 laufen. Bei 2013 sieht das dann aber anders aus. Und dementsprechend haben wir uns gedacht, na gut, wenn das 2013 anders aussieht, dann warten wir da auch jetzt nicht mehr, bis die Arbeitsgruppe Energievorbild Landtagsgebäude irgendwie in die Puschen kommt und das versucht anzuregen, sondern dann stellen wir den Antrag einfach jetzt. Und so stellt dieser Antrag, dieser Antrag darauf ausgerichtet, Gebäude des BLB schnellstmöglich auf Ökostrom umzustellen. Und das Ganze wird dann zum einen mit den Zitaten von Bojans tatsächlich verargumentiert und zum anderen Auch natürlich mit der, sag ich mal, Haltung der Landesregierung NRW, die ja sagt, wir wollen die Energiewende, wir wollen vorwärts, wir wollen Beispiel sein, ein Vorbild sein. Und ich sag mal, dazu geben wir Ihnen Gelegenheit mit diesem Antrag. Danke, Kai. Ich habe jetzt, wenn ich das richtig gesehen habe, erst den Lukas, dann den Nixus, dann den Schäfer. Lukas. Ja, vielen Dank für den Antrag. Ich habe mich da schon irgendwie von Anfang an gefragt, irgendwie, woher denn der Landtag seinen Strom bezieht. Insofern danke, dass ihr da ein bisschen Geschichte recherchiert habt. Das ist ganz interessant. Man könnte das Ganze ja noch vielleicht so ein bisschen aufpolieren, weil RWE verkauft ja auch Ökostrom. Das ist ja quasi bekannt. Allerdings entsteht dieser RWE-Ökostrom ja größtenteils durch den Zertifikathandel. Und es gibt ja durchaus in Deutschland richtige Ökostromanbieter, die eben nicht mit den großen Atom- und Braunkohlestromkonzernen verbandelt sind. Wie wäre es, wenn man halt auch eben mit so einem Antrag eventuell auch noch eben auf diesen Missstand hinweist und sagt, wenn Ökostrom, dann richtig Ökostrom? Tja, darf ich was sagen? Ja, mach mal. Okay, also die Linke hat 2011 eigentlich genau diesen Antrag so gestellt, dass es ein Ökostromanbieter sein muss, der dann auch nur Ökostrom anbietet. Ich halte das, das wurde damals sicherlich unter anderem deshalb, also natürlich auch, weil er von den Linken kam, abgelehnt. So sehr das auch wünschenswert ist, diese ganze Geschichte, was ist richtiger, was ist wirklicher Ökostrom, ist sehr kompliziert. Und wenn wir das jetzt da auch reinpacken, dann wäre es kein Antrag mehr, den man nicht ablehnen kann. Ja, dann wäre es nämlich eine Sache, die bei einer Ausschreibung, die typischerweise dann Deutschland, Europa oder sonst wie weit erfolgen müsse, höchst problematisch zu rechtfertigen. So wie der Antrag jetzt gestellt ist, ist es meines Erachtens, gerade wenn man sich wirklich die Zitate anschaut, die da drin sind, gerade die zugrunde liegende Plenardebatte aus dem Jahr 2011, eben mit dem Zitat von Walter Borjans, ein Antrag, den man nicht ablehnen kann. Deshalb finde ich ihn so richtig und würde es auch gern dabei belassen, wenn man den jetzt überlädt mit zusätzlichen Forderungen, dann gibt es wieder gute Gründe zu sagen, ja, das ist ja eine schöne Forderung, aber das geht ja gar nicht, weil Doppelpunkt. Und dann kommen irgendwelche Sachen, die es tatsächlich ablehnbar machen. Deshalb, so wie er da steht, ist er gemeint, so kann man ihn eigentlich nicht ablehnen und ich bin gespannt, wie es der Regierung gelingen wird, ihn vielleicht ja noch abzulehnen. Ja, wenn ich dazu noch was anfügen darf, es war tatsächlich ursprünglich, die ursprüngliche Idee war, nicht nur den Ökostrom da reinzubringen, sondern auch eine Selbstversorgungsquote für die Gebäude, sprich mit PV oder Geothermie oder whatever, und zudem auch noch eine Quote von Parkplätzen, die mit Stromtankstellen ausgestattet sein sollten. Aber wie der Christopher schon sagte, der Antrag passt jetzt so wie die Faust aufs Auge und deswegen wollen wir den exakt so stellen. Ganz kurz, man kann das hier später jederzeit ergänzen, ja. Wenn tatsächlich es gelingen sollte, dass wir damit durchkommen, kann man immer noch mehr draus machen. Dankeschön. Dann hätte ich jetzt den Schäfer und dann den Markus. Ja, ich gehe mal davon aus, dass ihr mit eurem Antrag ja keine neuen Steckdosen in die Gebäude einbauen wollt. Das heißt, ihr würdet im Endeffekt ja nur euren Stromanbieter wechseln. Der Strom, der aber aus der Steckdose kommt, ist ja ein und derselbe. Also es tut mir leid, aber ich halte den ganzen Ökostrom nichts anderes als einen besseren Ablasshandel. Und ich würde mehr die Energie auf tatsächlich die ökologische Wende bezüglich des Energiesektors konzentrieren und vor allem auch schauen, dass sich das Energie mittlerweile vor allem für ärmere Schichten mittlerweile ein Kostentreiber ist, der für sie immer mehr zum Luxusgut wird. Weil von Ökostromtarifen halte ich gar nichts. Dazu möchte ich mal Folgendes sagen. Also zum einen, du bezahlst den Strom bei dem Anbieter, wo du kaufst. Ich habe zum Beispiel, ich bekomme zum Beispiel meinen Strom von Naturstrom. Da kann ich es relativ gut erklären. Naturstrom bezieht die Menge Strom, die ich verbrauche, von Windradbesitzern, und zwar in der Direktvermarktung. Das heißt, das sind Windräder, die gehen an der EEG-Umlage vorbei. Das ist so ein Aspekt im Strommarkt, der völlig unterbewertet wird momentan immer noch, der nicht richtig in den Fokus gerät. Das heißt, ja, das mag ja sein, dass der Strom erstmal woanders herkommt, aber kaufen tun wir diese Menge bei einem Ökostromanbieter, ja. Wenn wir dann jetzt auf die Aspekte eingehen, die du hier gerade alle aufgebracht hast, dann sind wir in einer komplett anderen Debatte, ehrlich gesagt. Kurz dazu Stellung nehmen, bitte. Also erstmal, ja, das ist banal und richtig. Aus der Steckdose kommt immer der gleiche Strom. Es gibt keine separaten Steckdosen. Dennoch, wenn 20% der Menschen oder 50% oder 100% Ökostrom verlangen, dann ist es so, dass auch diese Menge eingespeist werden muss. Strom, also Ökostrom, ich habe diesen Begriff auch differenzierter benutzt, Strom aus regenerativen Quellen. Also egal, was aus der Steckdose kommt und auch ohne separate Steckdosen, kann man natürlich als Nachfrager den Markt beeinflussen und bis zu 100% Ökostrom verändern. Also völlig egal, was irgendwo beschlossen ist. Wenn 100% der Menschen sagen, sie wollen Strom aus regenerativen Quellen und den auch kaufen, dann wird er auch eingespeist. So, das ist erstmal der Punkt 1 zu der Ehrlichkeit des Produktes. Der Punkt 2, wir haben nun mal bei aller Diskussion, die man gerne darüber führen kann, ein Wahlprogramm. Da steht, soweit ich mich erinnere, drin, keine neuen Kohlekraftwerke. Da steht drin, wir wollen dezentrale Stromversorgung aus regenerativen Quellen. Ich möchte jetzt nicht die Grundlage dieses Wahlprogramms diskutieren. Also insofern, der Antrag fußt auf unserem Wahlprogramm, ist völlig legitim. Und was du aufwirfst, völlig zu Recht aufwirfst, was man alles im Energiesektor bearbeiten kann, ist zu bearbeiten, ist wichtig. Teilweise ist es Bundespolitik, teilweise kann man im Land was machen. Aber es hat jetzt nichts mit diesem Antrag zu tun, einfach. Dankeschön. Ich hätte jetzt als Nächsten den Markus auf der Liste und ich würde dann immer dem Kai oder Nixus die Gelegenheit geben zu antworten. Danach wären dann Moni, Dietmar und Frank dran. Führt das nicht dazu, dass entsprechend viele CO2-Zertifikate gekauft werden, um sich dann selbst grün zu rechnen? Also ich kenne das Beispiel hier von meinem lokalen Provider, der auch sagt, dass er Ökostrom hat, hat aber trotzdem noch einen recht großen Gashandel und kauft entsprechend viele CO2-Zertifikate oder pflanzt Bäume, um dann am Ende sagen zu können, wir haben Ökostrom nach Zertifikat XY. Also man kann natürlich unter Ökostrom auch solchen Strom erwerben oder anbieten, der aufgrund von gehandelten Zertifikaten für Ökostrom zustande kommt. Faktisch ist es aber trotzdem so, dass man das nicht erstmal schlecht finden muss. Faktisch ist es einfach so, dass dafür entsprechend dann irgendwo in Europa, was ja nun auch letztendlich sinnvoll ist, Ökostrom erzeugt wird. Also ja, man hätte das überfrachten können, man hätte das differenzieren können, man hätte das wie manche Ökostromanbieter machen können, zu sagen, der Ökostromanbieter muss hier in Deutschland produzieren, er muss innerhalb einer gewissen Frist das und das garantieren. Das kann man alles da reinpacken. Nur nochmal, dann wird der Antrag nur noch problematischer und man wird ihn mit Sicherheit ablehnen können, weil diese Forderung kann man individuell begründen, aber die kann man auch individuell ablehnen. Der Punkt ist einfach, man muss, wenn man Ökostrom durchsetzen will, auch als Nachfrager aktiv werden. Das Land NRW sollte aus unserer Sicht dabei Vorbild sein. Und wie dann dieser Ökostrom zustande kommt, das muss man natürlich weiter verfolgen. Und das ist auch das, was wir weiter verfolgen werden. So gut, das geht auf Landesebene und wo es nötiger Ebene. Also ich bitte nochmal, nicht diese Diskussion zu überfrachten. Wenn man heute zu einem Anbieter geht und sagt, man will Strom aus regenerativen Quellen haben, dann kriegt man Strom, der in Europa aus regenerativen Quellen erzeugt wird. Wenn man sagt, mir ist das egal, was für einen Strom ich kaufe, dann kann es sein, dass dieser Strom aus irgendeinem Kohle- oder Atomkraftwerk kommt. Insofern ist der Unterschied relevant und wichtig und ich finde, das kann das Land auch zum Ausdruck bringen. Dankeschön. Ich hätte als Nächsten dann die Moni. Ich habe nur eine Frage. Der Kai hatte gerade von einer Arbeitsgruppe gesprochen. Ich hätte gerne gewusst, wie die sich zusammensetzt. Da waren von jeder Partei war ein Mitglied da mit Referent und wir haben im Prinzip darüber gesprochen, wie hat sich dann der Energieverbrauch des Landtagsgebäudes in den letzten 5 Jahren oder sowas verändert. Und das war hauptsächlich eine Informationsrunde, die soll aber weiterlaufen. Das habe ich aber von dir, soweit ich das weiß. Von daher finde ich die Frage jetzt etwas komisch. Also du hattest von mir die Unterlagen dazu bekommen. Ich frage nur deshalb, war da hauptverantwortlich die Landtagsverwaltung mit diesem Thema da beschäftigt oder ja, war das mehr von der Landesregierung aus? Nee, das war die Landtagsverwaltung in Form von Frau Drensek und Herrn Jeromin, die da waren. Okay. Genau, und ergänzend muss man auch sagen, dass wir bei der Gelegenheit eben klären konnten, dass die Landtagsverwaltung oder der Landtag theoretisch die Möglichkeit hat, eigenständig zu handeln beim Stromeinkauf, faktisch aber gebunden ist an die Einkäufe, die der BLB für alle anderen Landesgebäude macht, bis auf die Universitätsgebäude. Die sind auch separat, die machen das auch in Eigenregie. Also diese Arbeitsgruppe befasst sich ausschließlich nur mit der Energieversorgung oder mit einer Verbesserung der Ökobilanz des Landtages. Und unser Antrag zielt bewusst auf sämtliche landeseigenen Gebäude, die unter der Regie des Bau- und Liegenschaftsbetriebes des Landes laufen, ab. Also der Landtag würde dann automatisch auch darunter fallen, es sei denn, er würde sich in die andere Richtung abkoppeln. Also das könnte er tun, das wäre aber dann eher sehr unwahrscheinlich. Danke, genau darauf wollte ich hinaus. Dankeschön, dann habe ich jetzt den Dietmar. Jo, danke. Ich habe eine Frage an Kai und Nixos in Bezug auf das Verhältnis dieses Antrags zur Wirtschaftsführung des BLB. Der BLB ist ja ein Sondervermögen des Landes Nordrhein-Westfalen, welches unter der Fachaufsicht und Dienstaufsicht der Landesregierung steht und unter der parlamentarischen Kontrolle vermittels des Verwaltungsrats. Inwiefern wäre es nicht unter Umständen vorgreiflich und sinnvoll, dieses Anliegen über den Verwaltungsrat in den BLB, in die BLB-Verwaltung, die ja zunächst mal eigenständig ist und natürlich gemäß der Aufsicht, der Fachaufsicht des Landes unterliegt, einzubringen? Denn ich habe so die Befürchtung, dass da etwas kollidiert. Ich verweise da an dieser Stelle auch auf das BLB-Gesetz. Also ich müsste das noch verlinken, aber es ist euch sicherlich bekannt. Von daher, inwieweit ist das abgeklopft, dass da nicht eventuell sich was von der Kompetenz her beißt? Unabhängig davon, dass natürlich gemäß dem Antrag oder beziehungsweise mit der Zielsetzung des Antrags die Landesregierung die Ziele der Bautätigkeit und auch der Verwaltungs- und Bewirtschaftungstätigkeit seitens des BLB vorzugeben hätte und dieses dann gegebenenfalls durch eine entsprechende gesetzliche Änderung vorgeben müsste. Also der Punkt ist der, dass der Walter Borjans, und das ist das für mich Charmante an dem Antrag, ja 2011 in seiner Rede explizit gesagt hat und in der Presse, und ich habe da auf den Presseartikel verwiesen, dem nicht widersprochen wurde, gesagt hat, die Verträge werden neu ausgeschrieben. Also ich habe mich nicht reingearbeitet in die exakte Möglichkeit, wie es auch anders ginge, aber offensichtlich ist es so, dass auch Herr Walter Borjans die Möglichkeit sieht, Einfluss zu nehmen und das auch explizit in seiner Rede gesagt hat. Also ich muss ja nicht dem Herrn Walter Borjans irgendwie die Möglichkeit bieten, aus der Nummer rauszukommen, indem ich sage, es ist ja rechtlich viel problematischer. Es ist ein politischer Antrag und in der Politik soll der Walter Borjans sich jetzt rechtfertigen dafür, wenn er dazu Nein sagt, beziehungsweise die Fraktionen, also die Abgeordneten. Wenn Sie ein rechtliches Hindernis sehen, mag das sein, und dann müssen Sie aber dann, oder dann müsste Herr Walter Borjans erklären, wie er 2011 sagen konnte, dass er etwas anderes vorhat. Ah, okay. Wenn ich da nochmal eine kurze Nachfrage bzw. eine Bitte äußern dürfte, vielleicht können wir uns die Tage unabhängig von dem Antrag selbst dann nochmal unterhalten, denn ich könnte mir vorstellen, dass wir da auch was über den Verwaltungsrat, dem ich ja angehöre, zusätzlich oder parallel mit einstimmen können. Bin ich auf jeden Fall dankbar für, komme ich auf jeden Fall auf dich zu und Kai kann da natürlich auch was zu sagen. Okay. Oh, das ist aber nett, dass ich auch was sagen kann. Dietmar, können wir selbstverständlich gerne machen. Ich wollte jetzt nur mal kurz abfragen, ob da jetzt auch die Finanznummer irgendwie ein Thema war bei dir oder ob das jetzt gar nicht angerissen wurde, weil wir da tatsächlich in der Debatte in der Gruppe den Aspekt hatten, dass es da einen Preisunterschied gab. Und auch über den müssen wir natürlich reden, wenn der aufkommt. Da sind aber momentan tatsächlich alle Zeichen eigentlich so am Strommarkt, die so in die Richtung gehen, dass es absolut möglich sein sollte, bei diesem Durchlauf tatsächlich für den gleichen Preis einzukaufen wie den konventionellen Strom. Das sollte sich also in den letzten, wann war das, 2011, in den letzten 2 Jahren durchaus verändert haben. Also erstmal sorry, wenn ich meinen Vorgesetzten nicht zu Wort kommen lasse. Ja, du bist immer schneller als ich weiß. Tut mir leid. Zu den Kosten. Ich habe ja in dem Antrag in der Beschreibung der Randbedingungen darauf verwiesen, dass das Land Brandenburg unter ganz ähnlichen Randbedingungen, im Übrigen auch spannenderweise auch Braunkohleland, also auch mit ähnlichen politischen Interesse, dass es denen gelungen ist, auch mit einem eigenen BLB Ökostrom auszuschreiben und dann zu dem Ergebnis zu kommen, es kostet nicht mehr. Also insofern kann ich jetzt natürlich nicht vorab prüfen, was bei einer Ausschreibung, die selbstverständlich verpflichtend stattfinden würde, herauskommt. Aber es ist offensichtlich so, dass ein deutlich kleineres Land mit einer vermutlich oder mit Sicherheit geringeren Abnahmemenge einen gleichen Preis erzielen kann, unter der Bedingung, Strom aus regenerativen Quellen zu kaufen, wie vorher. Es mag sein, dass das Land NRW als deutlich größere Abnehmer im konventionellen, also beliebigen Strombereich dann wiederum noch etwas günstiger dastehen wird. Aber das sollte man dann den entsprechenden Stellen überlassen. Wichtig ist ja erstmal, dass das Land im Grunde oder dass das Ministerium das umsetzt, was es 2011 angekündigt hat. Und darauf zielt dieser Antrag ab, zu sagen, hey Leute, ihr habt es doch gemacht, ihr habt damals abgelehnt mit der Begründung, wir sind in Verträgen drin, das war damals richtig und glaubhaft, also unterstelle ich mal. Aber jetzt ist der Zeitpunkt gekommen oder überschritten, wo ihr aktiv werden müsstet. Wenn ihr also in irgendeiner Weise das wahrmachen wollt, was ihr damals versprochen habt, dann macht es doch einfach. Ich wollte noch kurz einen Aspekt. Wir kommen in den repetitiven Teil. Hast du einen neuen Aspekt? Ja, eben nochmal was zu der Finanzsituation. Natürlich kann auch die Situation auftreten, dass der Ökostrom eine gewisse Differenz nach oben aufweist. Aber auch das müsste dann ja kommuniziert werden. Und auch das, ob man es dann macht oder nicht, ist eine Aussage, ob einem das was wert ist oder nicht. Das wollte ich nur noch. Gut, ich habe noch den Frank auf der Rednerliste. Wir sind allerdings weit über die 15 Minuten hinaus für den einen Punkt. Nur so als Anmerkung. Okay, ich nehme das mal so hin. Es sind auch viele Punkte angesprochen worden, war auch gut. Eine kleine Anmerkung hatte ich noch zum Thema Strom aus der Steckdose. Also ich wäre ganz entschieden dagegen, dass jeder Anbieter, Stromanbieter halt eine eigene Strippe zum Kunden ziehen muss. Das fände ich also etwas unpraktikabel. Das ist auch völliger Unsinn, das irgendwie auch nur anzudenken. Also insofern hast du da einfach schlicht recht. Dankeschön. Dann hat sich der Dietmar nochmal gemeldet. Ja, danke. Ihr seid euch bei Erstellung des Antrags hoffentlich auch bewusst gewesen, dass wir angesichts von über 4000 Betrieben bzw. Gebäuden, die unter der Verwaltung des BLB stehen, natürlich in fast allen Gemeinden Nordrhein-Westfalens solche Liegenschaften anzutreffen sind. Und die Forderung als solche möglicherweise an die faktischen Grenzen stößt, nämlich alleine deshalb, weil aufgrund der Verbindungen zu den jeweiligen Stadtwerken und Energielieferanten jedweder Art die Forderung rein tatsächlich nicht umsetzbar ist. Fragezeichen. Das kann nicht sein, weil es auch jetzt schon einen Großabnahmevertrag gibt. Das heißt, da würde einfach nur der Anbieter gewechselt. Punkt, aus, Ende. Genau. Sorry, Dietmar, hättest du den Antrag komplett gelesen, wüsstest du, dass es einen zentralen Stromauseinkauf des BLB gibt. Pardon. Okay. So, ich wollte also wirklich sagen, alle Landesgebäude bisher haben Strom. Interessant. Gibt es noch weitere Fragen? Dann können wir auch hier zur Abstimmung kommen. Das Danebrot kann immer noch nicht sprechen. Bitte eintragen. Dann der Kai. Dafür. Dirk. Dafür. Dietmar. Na, ich bin dann mal dafür. Dafür. Lukas? Dafür. Ich bin auch dafür. Dafür. Dafür. Dafür. Dafür. Dafür. Der Mieter Stefan? Hat sich immer noch nicht eingewählt, dann der Stefan. Dafür. Olaf? Olaf ist offensichtlich weg. Ich glaube, er ist mit dem Kopf auf die Tastatur gefallen und hat dabei stumm und taub aktiviert. Nun ja, nimmt nicht teil. Dann bin ich auch dafür. Gut, damit ist auch dieser Antrag positiv beschieden. Kommen wir zum nächsten Antrag. Wir befinden uns in Zeile, ich muss es suchen. 124 und das ist dein Antrag. Ach ja, richtig. Aussetzung der Sanktionen im ALG-2-Bezug. Moment, Phasitimer starten. So, geht halt darum, dass bis jetzt leider nicht umfassend verfügbar war, was uns Sanktionen im SGB II-Bezug, sogenannten Hartz IV-Bezug, eigentlich bringen und vor allen Dingen auch, was sie kosten. Auf der Seite der Jobcenter und der Arbeitsagenturen ist das aufgeschlüsselt. Das ist nicht so das Problem, das rauskriegen. Auf der Seite, nein, nicht knutschen bitte. Auf der Seite der Gerichtsbarkeiten ist das leider nicht aufgeschlüsselt. Das heißt, es gibt einen Kostenfaktor, Sozialgerichte und Punkt. Da ist das nicht weiter aufgeschlüsselt, was uns jetzt die ganzen Verfahren auch im Widerspruch der Sanktionierung kosten. Und dementsprechend halten wir es für sinnvoll, einfach mal die Sanktionierung für 2 Jahre auszusetzen. Weil wir hatten bis jetzt 8 Jahre Sanktionen und dann können wir es mal schön gegenrechnen und schauen, ob das wirklich was bringt. Das Ganze soll natürlich in einer Anhörung münden, wo man dann vielleicht mal den großen Aufschlag machen kann und natürlich noch andere Aspekte dessen beleuchten. Was macht eigentlich so eine Sanktion mit dem, der sanktioniert und mit dem, der sanktioniert wird? Dazu kommt natürlich noch der Aspekt, dass Teile dieses Sanktionsgesetzes, speziell der Paragraph 31a, in meinen Augen gegen das allgemeine Gleichbehandlungs- und Gleichstellungsgesetz verstößt, weil hier explizit darauf bezogen wird, dass Menschen bis 25 Jahren die Sanktion zu 100% zuzumuten ist, darüber nicht. Und da gibt es übrigens auch keinen Spielraum für den Sachbearbeiter. Totaler Nonsens an der Stelle. Das Ganze ist natürlich leider eigentlich eine Bundesangelegenheit. Ich dachte, ich konnte mir den Antrag vielleicht sparen. Hat jetzt dank Bundestagswahl nicht geklappt. So müssen wir die Landesregierung auffordern, sich im Bundesrat dafür stark zu machen. So, und der Blackbird kann direkt loslegen. Carlos, ich heiße nicht Marx. Schönen guten Abend. Ich habe eigentlich nur noch eine Frage zu dem Teil, und zwar, inwieweit das nicht das Grundgesetz berührt, weil laut Verfassungsgericht ist der Satz SGB II eigentlich Existenzminimum, was ein Mindestmaß an Teilhabe zur Verfügung stellen soll. In dem Moment, wo ich da jetzt reingehe, verstoße ich quasi gegen Artikel 1 Grundgesetz, weil dann ist es nicht mehr menschenwürdig. Das ist die eine Geschichte. Die andere, die ich in dem Maße genauso interessant finde, die Sanktionen beziehen sich auf die gesamte Leistung, inklusive Miete, was für den einen oder anderen existenzbedrohend wird. Jetzt könnte man zwar hingehen und sagen, okay, liebe Leute, die Miete müsst ihr zahlen, werden sie wohl auch tun. Problem ist nur, dass die teilweise eine Bearbeitungszeit zu lange brauchen und bei 2 Monatsmietenverzug kann der kündigen. Das sehe ich also sehr problematisch an. Genau, deshalb möchten wir gerne, dass diese komplette Sanktionspraxis überdacht wird und möchten in der Zeit, wo wir das überdenken, zumindest ein Moratorium haben. Punkt ist halt ganz einfach, die Miete muss bezahlt werden, da hast du völlig recht. Beispiel nehme ich wieder 31a, also Menschen unter 25 Jahren, die zweimal zu spät gekommen sind und sich einmal nicht gemeldet haben, da muss zwangsweise eine 100% Sanktion stattfinden. Das heißt auch, alles was an Miete und so ein Zeugs vom Jobcenter eigentlich zu tragen ist, wird an der Stelle nicht mehr getragen, und zwar zwangsweise, ob der Sachbearbeiter es möchte oder nicht. Was natürlich nicht heißt, dass der Mensch ohne Miete wäre. Er muss nur zum Wohnungsamt rennen. Und im Zweifelsfall könnte es sogar sein, dass er Sozialhilfe bekommt. Macht eigentlich hauptsächlich Verwaltungsaufwand. Ein Riesenstress für denjenigen, den es betrifft. Spart uns an der effektiven Ausgabe als Staat wahrscheinlich gar nichts. Zumindest wenn alle das richtig machen, was sie ja nicht tun. Deshalb, wir halten die Sanktionen grundsätzlich für Murks und möchten das zumindest einmal aufklamüsert haben, wie das denn kostenmäßig aussieht. Und deshalb hätten wir gerne so lange, bis wir das haben, ein Moratorium dieser Sanktion. Der Fitz. Der Fitz hat Angst und ist wieder weggelaufen. Fitz, du darfst hier sprechen. Gibt es sonst noch Nachfragen? Ich sehe kein Meld. Ihr dürft weiter Meld schreiben. Fitz ist kaputt. Fitz, du kannst dann tippen. Wahrscheinlich meint Fitz, dass er Mikrofon kaputt ist. Gibt es von Seiten der anderen Zuhörer oder aus Seiten der Fraktion noch Nachfragen? Habe ich wieder zu lange getextet? Nein, zu kurz, wir sind irritiert. Naja, der Antrag ist ja auch kurz. Ich meine, es gibt ja nur eine Forderung, die ist schnell gelesen. Ja, ist eine einfache Geschichte, oder? Ja, tut mir leid, ich habe auch den Titel nicht durch den Witzelgenerator gejagt. Gut, dann die Landesregierung muss endlich, geht der auch noch rein. Ja, die Landesregierung NRW muss endlich, das muss definitiv noch rein. Ich glaube dahinter, einfach so. Das finde ich übrigens gut. Öfters Anträge, die einfach sehr trollig sind. Ich muss auch nochmal mit Dietmar schimpfen. Ich möchte an der Stelle auf den Antrag von des Kollegen Marsching verweisen. Antrag 16/1337, woraufhin eine nicht genannte Fraktion zu uns sagte im Ausschuss, Was sollte dieser Antrag? Wir haben den Inhalt nicht verstanden. Worauf der Kollege Marsching antwortete? Wir auch nicht. Genau, da gab es nichts zu verstehen. Wir wollten nur die Nummer haben. Großartig. Aber wir können jetzt, glaube ich... Achso, der Fitz hat was getippt. Ja, der Fitz hat nochmal erwähnt, um diese Verfassungsrechtlichkeit oder den Widerspruch zum AGG hinzukriegen auf dem Gerichtsweg, müsste man alle Instanzen durchklagen. Das schafft man aber gar nicht, weil vorher die Agentur oder das Jobcenter immer einknickt, weil die genau wissen, dass sie dieses Urteil nicht kassieren möchten. Völlig richtig, Fitz. Guter Hinweis. Gut, wir können dann jetzt zur Abstimmung kommen. Der Danemod kann immer noch nicht. Der soll schreiben hier. Dann Kai und dann bitte folgend. Dafür. Dafür. Dafür. Ja. Dafür. Dafür. Ich bin auch dafür. Dafür. Dafür. Dafür. Ja, ja, ich auch. Jupp. Stefan macht demnächst einfach weiter. Der Tyler beehrt uns heute nicht mehr. Jedenfalls nicht einfach. Dafür. Dafür. Das ist schön. Dann ist auch dieser Antrag so angenommen. Dann können wir zum nächsten Antrag kommen. Jugendmedienstaatsvertrag. Es gab eine große Anfrage und einen Antrag dazu und ganz viele Dinge, die uns bestimmt der Netnerd erklären kann. Das kann ich wohl versuchen. Also diese große Anfrage, das ist ein gemeinsames Produkt der verschiedenen Fraktionen gewesen, um den Status, den aktuellen Status der Überarbeitung des Jugendmedienschutzstaatsvertrages, so heißt dieses Monster, abzufragen. Die schon etwas länger Mitglied dieser Partei sind, die wissen, dass das Ganze schon mal durchgenudelt worden ist. Dieser Jugendmedienschutzstaatsvertrag sollte geändert werden. Und diese Änderung war also ein bürokratisches und technisches Monster, welches einführen sollte, dass die Webseitenbetreiber irgendeine Kennzeichnung einführen sollten, gegebenenfalls mit Sendezeiten sollte gearbeitet werden und so weiter und so fort. Das Ganze war also eine Katastrophe. Das ist dann glücklicherweise gescheitert an der letzten Zusammensetzung des nordrhein-westfälischen Parlamentes, weil die CDU plötzlich Morgenluft sah, das Ding da zu töten, dagegen zu stimmen. Plötzlich waren sie alle dagegen. Deswegen ist diese Änderung nicht zustande gekommen und der alte Jugendmedienschutzstaatsvertrag gilt also weiterhin, der also im Grunde noch aus Vor-Internet-Zeiten stammt. Jetzt gibt es eine neue Initiative, das konnte man so vernehmen, eines neuen Änderungsentwurfs für diesen Jugendmedienschutzstaatsvertrag. Und da haben wir eben so ein paar Eckdaten zu abgefragt, wie da der Verhandlungsstand ist. Das ist der Inhalt der großen Anfrage. Und der wird jetzt, kommt zurück ins Plenum, weil das so üblich ist, dass man den zum Schluss nochmal debattiert. Das ist das eine. Aber wir haben dazu passend einen Antrag geschrieben, einen politischen Antrag. Das ist diese 2040, dieses Dokument 2040, glaube ich, was ich auch verlinkt habe, wo wir versucht haben, so die Probleme zu adressieren, die bei diesen Entstehung dieses vorigen Jugendmedienschutzstaatsvertrags Änderungsgesetzentwurfs Dingenskirchen eigentlich da ins Knie gefickt haben. Nämlich die Tatsache, dass diese Sachen, also überhaupt das Problem eigentlich von Staatsverträgen ist, dass die irgendwo in irgendeiner Staatskanzlei so entstehen und dort von irgendwelchen Regierungsmitgliedern so abgenickt werden und dann so von Landtag zu Landtag eigentlich nur noch durchgeschoben werden sollen und abgenickt werden sollen, dass wir das eigentlich ziemlich beschissen finden, weil wir der Meinung sind, dass die Parlamentarier eigentlich viel zu wenig zu melden dazu haben und auch das, dass auch viel zu wenig Experten-Know-how da eingeflossen sind. Das kritisieren wir und mit diesem Antrag wollen wir eigentlich genau die Finger auf diese Wunde legen, dass wir dafür also sorgen, dass in Zukunft mehr Beteiligung da möglich ist. Einerseits seitens der Landtagsmitglieder, andererseits von Experten. Unter anderem, dass wir sowas fordern wie ein, wir nennen das so ein Bürgerportal, die Einrichtung eines Portales, wo die Leute sich auch dran beteiligen können an dieser Erstellung dieses zukünftigen, dieser Änderung. Und das sollen sie auf Bundesratsebene soll das angeleiert werden, das soll sich die nordrhein-westfälische Regierung für einsetzen und hilfsweise soll sie es einfach selber machen. Das ist eigentlich der Gegenstand dieses Antrags. Jo, Fragen. Welchen Klassiker guckst du da gerade im Hintergrund? Da läuft Rebecca von Hitchcock. Ah, diese Musik. Ja, wir hätten eine Wette draus machen können. So, jetzt ist der Marching aber sowieso dran. Ja, danke. Ich wollte eigentlich nur einbringen, da ihr ja auch auf die Transparenz bei der Erstellung, also da wir ja auch auf die Transparenz bei der Erstellung von Staatsverträgen immer wieder hinweisen wollten, ob wir als mitberatenden Ausschuss nicht den HPA mit reinnehmen sollen. Nein. Doch. Macht, was ihr wollt. Von mir aus gerne. Stopp, wen wollt ihr mit reinnehmen? Also für Staatsverträge ist grundsätzlich immer der Hauptausschuss zuständig. Gibt's und, die noch? Ja, ich glaube, die haben wegen Untätigkeit die Arbeit eingestellt. Auch so offiziell. Viele Piratenanträge heißt es exakt. Man muss auch dazu sagen, dass wir in diesem Antrag natürlich so ein bisschen auf die Kacke hauen. Da werden wir Gegenwind für ernten. Ne, weil wir natürlich sagen, hier irgendwie diese Staatsvertragsgeschichte ist irgendwie blöd und da sollte gefälligst für Transparenz sorgen. Aber wohin wir den überweisen und ob wir den überweisen bzw. direkt abstimmen, ja, mir ist das gleich. Also da nur noch ein Hinweis, bei dieser Staatsvertragsgeschichte, da werden wir zwar formellen Gegenwind ernten, aber der durchschnittliche Landtagsparlamentarier ist sich durchaus bewusst, dass das mal einfach alles über seine Köpfe hinweg passiert. Und wenn man im Privaten mit dem einen oder anderen langjährig gedienten Menschen dort spricht, dann kotzt die das vielfach an. Einer der Gründe, warum wir das auch im Transparenzgesetz nochmal gesondert erwähnt haben, deshalb hat Michelle das ja auch erwähnt, in unserem Gesetzestextentwurf zum Transparenzgesetz steht genau eine Berichtspflicht zu Staatsverträgen drin und Offenlegung aller Protokolle nach Abschluss und solche Dinge. Deshalb, Michelle hat da leider die richtige Idee. Also ich fände gut, wenn wir das auch im Hauptausschuss, der ehemals der Haupt- und Medienausschuss war, mitbehandeln würden. Warum redet nach mir nie einer, Daniel? Warum soll ich denn noch was sagen? War das eine Frage? Ja. Habe ich gar nicht so wahrgenommen. Ein Betteln um Zustimmung. Ja, ja, du bist ganz toll. Du bist toll, Tose. Das wollte ich hören. Ich danke dir, Daniel. Mir schlecht. Ne? Ja, wenn es da Fragen zu gibt oder keine Fragen zu gibt, dann können wir es doch einfach abstimmen, oder? Moment, ich habe jetzt nicht gesehen, Markus oder Schäfer. Wer von euch war zuerst? Markus war vor mir. Dann der Markus erst. Genau, also zum einen, das ist ja ein Resolutionsantrag, hat also keinerlei bindende Wirkung für die Landesregierung. Sieht sich das richtig? Also er fordert nur die Landesregierung auf, aber verpflichtet sie zu nichts. Wir fordern sie auf, zum Beispiel diese Beteiligungsmöglichkeiten herzustellen. Sie sollen dieses Portal einrichten. Und wenn das, also gesetzt den Fall, das findet eine Mehrheit im Landtag, dann müssen sie das tun. Das ist schon mehr als nur so, bitte tut mal, sondern da stecken schon nachprüfbare und einforderbare Bedingungen drin. Ne? Oder auch, dass wir in Zukunft regelmäßig unterrichtet werden, dann müssen die das in Form zumindest irgendwie einer Stellungnahme, die sie uns regelmäßig zuschicken, auch tun. Ansonsten könnte man sie darauf festnageln. Dann wäre es gut, wenn man im zweiten Punkt bei der Unterrichtung der Landtagsabgeordneten auch noch die Öffentlichkeit hinzufügt, damit auch die Öffentlichkeit von den Zusammenfassungen und den Berichten der Landesregierung profitieren kann. Aber wenn es nur euch zugänglich gemacht wird, dann haben wir ja davon nichts. Ja, dafür ist eigentlich die 3 da. Ne? Die 2 bezieht sich auf den Landtag, also auf die, was wir eben nicht gut finden, dass es an den Parlamentariern vorbeigeht. Und die 3 bezieht sich darauf, dass es an der Öffentlichkeit vorbeigeht. Ja, also wenn du jetzt die römische 3 den Beschlussteil anguckst, dann sind das ja 3 Punkte, um die es da geht. Und der 3. wäre genau das, was du eigentlich forderst. Also Punkt 2 hat ja den Vorteil, dass er Dinge zusammenfasst, dass er nämlich ein Bericht ist. Und das ist vielleicht was anderes, als wenn man in die Rohdaten, in die Menge von Dokumenten geht. Wenn man das schön zusammengefasst von der Regierung bekommen kann, warum nicht? Das ist allerdings so, dass ein Dokument, welches ja in das Dokumentensystem des Landtages eingegeben wird, auch veröffentlicht ist. Also die wenigsten Berichte der Landesregierung sind unter Verschlusssachen abgeheftet. Eigentlich wüsste ich gar nicht großartig, bis auf PKG. Ja, es ist in der Regel auch so, dass die Landesregierung halt eben im entsprechenden Fachausschuss diese Berichte abgibt und die Fachausschüsse sind per se alle öffentlich, es findet Protokolle statt. Die Drucksachen, die Berichte, die schriftlichen, sind auch alle öffentlich. Also da gibt es keinen Grund, irgendetwas anderes zu vermuten. Vor allen Dingen haben wir auch in der 3 ja auch Wert drauf gelegt, dass auch sämtliche Zwischenschritte da veröffentlicht werden. Ne? Also sämtliche Stellungnahmen, die vielleicht von außen eingehen sollen, veröffentlicht werden und so. Da haben wir schon versucht, da möglichst große Transparenz einzufordern. Dankeschön. Schäfer. Soll Eisholz eigentlich Herr Schäfer oder einfach nur Schäfer? Das ist eh mein Pseudonym. Ich habe ja einen ganz anderen Namen. Also ist völlig egal. Das ist mir egal. Ich wollte nur fragen, wie soll ich es nennen? Einfach Schäfer oder Herr? Mach wie du meinst, aber das geht jetzt nicht von meiner Redezeit ab, oder? Nein, natürlich nicht. Los geht's. Okay, das Spiel ja. Gut, also der Jugend, wie heißt der? Schutz-Rundfunkvertrag? Jugendmedienschutz-Staatsvertrag. Danke. Ist ja sozusagen ein Subvertrag vom generell vom Rundfunkstaatsvertrag. Das heißt, der ist sozusagen darunter gegliedert und demzufolge können solche Verträge ja nur abgeschlossen oder bestimmt werden, wenn alle Landesregierungen einstimmig solche Verträge beschließen. Aus meiner Sicht ist es, meine ich, auch so, dass sowas nicht über den Bundesrat geht, sondern das sind dann zwischen den Bundesländern erzielte Verträge. Das Problem ist jetzt, wenn wir jetzt in NRW das nur als NRW-Forderung aufstellen und sozusagen in diese Vertragsverhandlungen dazwischen funken, macht das wenig Sinn. Eigentlich müsste es so sein, dass alle Landesregierungen in allen Bundesländern aufgefordert wird, ähnlich zu verfahren. Das heißt, das Land NRW reicht da nicht aus, sondern es müsste eine konzertierte Aktion aller Bundesländer sein, ähnlich an diesem Jugendmedienschutzstaatsvertrag mitzuwirken. Weil sonst würde es dann aus NRW Änderungsforderungen kommen und da es sich um einen einstimmigen Vertrag handelt, soweit ich weiß, würde schon aus Trotz manche Bundesländer dagegen stimmen. Von daher müsste das irgendwie nicht nur an die Landesregierung NRW gehen, sondern an alle Landesregierungen. Das wäre schön, wenn wir das tun könnten, aber wir sitzen nun mal nur im Landtag Nordrhein-Westfalen, wir Parlamentarier hier, und können nur Anträge an den Landtag Nordrhein-Westfalen beziehungsweise an die Regierung Nordrhein-Westfalen richten, und genau das tun wir damit. Das ist der einzige Hebel, den wir da ansetzen können. Also man könnte höchstens noch das aus den anderen drei Landtagen noch genauso fordern, wenn man möchte, aber das ändert ja nichts daran, dass wir keinen Einfluss auf andere Regierungen haben. Aber wir sagen halt eben, die Landesregierung soll darauf hinwirken, dass die Rundfunkkommission der Länder ein solches Portal einrichtet. Das heißt im Extremfall, selbst wenn wir mit diesem Antrag hier Erfolg haben und die Rundfunkkommission sagt, nö, dann hat die Landesregierung dann war es das auch wiederum. Dann kann die Landesregierung sehr wohl sagen, ja, wir haben es versucht. Ja, also das ist eben ein bisschen über Bande spielen von Sachen, die eben nicht originär in Nordrhein-Westfalen stattfinden. Das haben wir bei Bundesthemen ja ganz genauso. Das kannst du versuchen, du kannst die Landesregierung auffordern, irgendwas zu tun. Aber also, und wenn sie es tut, heißt es aber noch nicht, dass sie damit dann zwangsläufig Erfolg hat in solchen Sachen. Insofern, du hast recht, es wäre natürlich schön, man könnte alle Länder gleichzeitig dazu auffordern und das würden vielleicht sogar alle annehmen. Erst dann hast du eigentlich die Gewissheit, dass das mit einigermaßen Sicherheit so klappt. Aber hier haben wir ja sogar noch die Rundfunkkommission dazwischen und die ist ja nun auch noch formell davon unabhängig. Insofern, ja, wäre schön, es würde so gehen, wie du sagst. Ne? Aber im Moment können wir ja praktisch immer nur die Landesregierung zu irgendwas auffordern, um das zu sehen. Aber der Michel wird da gleich bestimmt noch mal was aus staatsmännischer Sicht zu sagen. Ich hätte jetzt den Olli. Jo, ich hoffe, dass der Michel noch was zu sagt, weil ich hatte jetzt ursprünglich gedacht, dass wir in JMSTV in engen Kontakt mit unseren Partnerfraktionen aus Schleswig-Holstein, Saarland und Berlin stehen. Ich meine, da kommt gleich noch was. Also ich weiß zwar, der Antrag wird jetzt wahrscheinlich nicht sofort gedoppelt, ist auch nicht nötig, wird vielleicht nachher nochmal in den anderen Fraktionen auftauchen, aber wir hatten doch mit den anderen multilaterale Gespräche. Ansonsten eine Frage generell. Ich gehe davon aus, dass wir im Plenum den zusammen mit der großen Anfrage wahrscheinlich behandelt wird, dass das mehr oder weniger automatisch passiert. So, das war noch so was ich dazu fragen wollte. Und eine Anmerkung, fordert die Landesregierung auf, ich glaube, das kam noch nicht so gut rüber, es ist immer genau das, was wir an Möglichkeiten haben. Wir haben ja als Landtag die Möglichkeit, Gesetzesänderungen zu machen. Wir haben als Landtag die Möglichkeit, Budgets festzulegen in den Haushaltsberatungen. Und ansonsten können wir die Landesregierung auffordern, etwas zu tun, zum Beispiel eine Verordnung zu erlassen, was ich in meinem Antrag da hatte. Und wenn wir die Landesregierung auffordern und der Landtag nimmt das an, dann wird das die Landesregierung auch tun. Also letztens zum Beispiel kam mir plötzlich so eine komische Arbeitsgruppe eingerichtet. Und ich dachte, wo kommt die denn jetzt her? Und dann haben wir geguckt, oh, da stand ja letztens in einem Antrag, der wurde angenommen, der Landtag fordert die Landesregierung auf, eine bestimmte Arbeitsgruppe einzurichten. Und das hat sie dann auch getan. Auch wenn der Landtag es gar nicht mehr verfolgt hat. Also, die Landesregierung macht das dann auch. Und Öffentlichkeit herstellen ist in anderen Bundesländern übrigens anders geregelt als im Landtag NRW, da wir immer öffentliche Sitzungen haben und so. Generell, also außer in ganz großen Ausnahmen, ist es so, dass wenn die Mitglieder des Landtags informiert werden, hätte man auch schöner formulieren können, aber wenn Mitglieder des Landtags informiert werden, das ist im Grunde die Öffentlichkeit wird informiert, plus, und das wurde noch nicht gesagt, dass die Mitglieder des Landtags dann natürlich auch mal die Möglichkeit haben, mindestens zur Diskussion mit dem Ministerium über diese Berichterstattung. Kann ich ein, zwei Sachen noch zu sagen. Zum einen natürlich findet da eine Abstimmung zwischen den verschiedenen Fraktionen statt. Die hat bei dieser großen Anfrage sowieso stattgefunden, beziehungsweise es war ja ein Aufschlag, der sowieso von außen reinkam, den wir entsprechend aufgebohrt haben. Nun sind die Berichterstattungen über die großen Anfragen in den meisten anderen Landtagen schon gelaufen, wenn ich das recht in Erinnerung habe, sodass wir jetzt hier in der Situation sind. Das ist sicherlich nicht den letzten Punkt, den wir zu diesem Jugendmedienschutzstaatsvertrag da parlamentarisch machen werden. Aber es ist eben derjenige, der ja uns am meisten oder der uns sehr sauer aufgestoßen hat in dem Punkt und den wir halt deswegen einfach mal thematisieren wollen. Im Rahmen der Debatte zum Jugendmedienschutzstaatsvertrag, die ja jetzt sowieso stattfinden wird, angesichts unserer großen Anfrage. Und ja, die werden wohl zusammen debattiert, diese beiden Punkte. Das bietet sich zumindest an. Erstmal gute Nacht, Moni, und dann der Michel. Ja, kurz zur Entstehung von so Staatsverträgen, weil das, glaube ich, gerade rüberkam, so habe ich es zumindest empfunden, dass das ein bisschen unklar ist, was da passiert. Staatsverträge regeln generell immer Dinge, die kein Bundesrecht sind, aber die alle Länder gerne gleich geregelt haben möchten. Also im Grunde genommen wird ein Staatsvertrag geschlossen, wo sich alle Länder einigen, manchmal auch weniger als alle Länder. Siehe Glücksspieländerung, Staatsvertrag, da war es so, dass Schleswig-Holstein sich da rausgehalten hat, hat eine eigene Landesgesetzgebung gemacht. Aber grundsätzlich gibt es, ich glaube, das Kleinste, was es gibt, sind 13 Länder, die sich einigen und machen dann so einen Staatsvertrag. Das bedeutet im Endeffekt, dass die in ihrer Landesgesetzgebung Regelungen treffen, die diesem Vertrag entsprechen. Es funktioniert also so, irgendein Land hat eine tolle Idee, da muss irgendwas geregelt werden, landesweit, dann gibt es immer diese Ministerpräsidentenkonferenzen, die treffen sich also regelmäßig und dann würde jetzt Land A, NRW sagen, hey, wir haben ein Problem entdeckt, das müssen wir überall regeln, dann guckt man, ist das Bundesgesetzgebung, nein, ist es nicht, dann wird dieses Land meistens federführend. Und schlägt dann sozusagen eine Regelung vor und dann wird das in den anderen Ländern, in den jeweiligen Staatskanzleien bearbeitet. Die bringen dann noch ihre Wünsche ein. Das wird immer wieder auf dieser Ministerpräsidentenkonferenz besprochen. Da gibt's auch schöne Protokolle. Da steht dann immer, über das Thema wurde geredet. Und am Ende gibt's dann einen Beschluss. Und wenn alle Länder sich einig sind, unterschreiben das alle Ministerpräsidenten und dann hat das quasi in den Ländern Gesetzeskraft. Also da werden dazu Gesetze erlassen von der Regierung und von den regierungstragenden Fraktionen, die diesen Staatsvertrag umsetzen. Also das zur Entstehung eines solchen Staatsvertrages. Jetzt könnte man natürlich jede Regierung anschreiben, aber als Fraktion in NRW haben wir diesen Hebel einfach nicht. Das ist das Problem dabei. Danke, Michel. Möchte der Daniel noch was Ergänzendes dazu sagen? Sonst wäre der Daniel nochmal dran. Nö. Dann der Dietmar. Ja, danke, Truso. Ich wollte nochmal für die mindestens Mitberatung des Hauptausschusses werben. Und zwar mit Blick auf die Ziffer 2 des Beschlusses. Denn hier haben wir es ja ganz klar mit einer Aufforderung zu tun, wonach die Landesregierung darauf hinwirken soll, Artikel 66 der Landesverfassung zu ändern. Und mit einem sehr allgemein gehaltenen Antragsteil zu tun, wohingegen in der Tat Ziffer 1 und 3, Daniel, da widerspreche ich dir auf keinen Fall, natürlich sehr konkret im Zusammenhang steht mit der Rundfunkkommission. Aber dennoch, die Problematik sehe ich, dass dann, wenn wir hier nur die Ausschussüberweisung und den Medienausschuss haben, alleine aus diesem Grunde wir enormen Gegenwind bekommen. Von daher, wenn nicht gar so eine federführende und auch für alle Staatsvertragssituationen zu beteiligen, der Hauptausschussgeschichte dabei ist, sehe ich schwarz. Also da von daher, sollten wir vielleicht morgen auch nochmal gegebenenfalls innerhalb der Fraktionssitzung, wenn nicht heute Abend schon eine Klarheit herbeigeführt werden kann, nochmal drüber reden. Denn da sehe ich ein Problem. Kein Problem damit, das auch in den Hauptausschuss zu überweisen. Absolut nicht. Federführend würde ich schon im Kultur- und Medienausschuss sehen wegen des Themas. Aber mir egal, das kann man noch besprechen am Dienstag nochmals. Okay. Dankeschön. Wobei das, glaube ich, kein Problem ist, da einen zusätzlichen Ausschuss mit zu beglücken. Ich glaube, das hat bis jetzt noch nie so richtig gestört. Und wenn der Antragsteller damit zufrieden ist, dann habe ich das jetzt einfach im Protokoll ergänzt. Ich habe aber noch einen Sprecher im Sprechenraum, der Robert. Ja, danke. Also ich habe nur einen Hinweis noch zu geben. Ich glaube, ich habe das auch schon mal irgendwo gesagt. Falls Sie mit der Argumentation kommen, das sei Kernbereich der Exekutive, das würde sozusagen das Parlament nichts angehen, wie die Verhandlungen da jeweils laufen. Dazu gibt es Urteile des Bundesverfassungsgerichts, wo die Bundesregierung dazu verurteilt wurde, regelmäßig den Bundestag bzw. den zuständigen Ausschuss den Verhandlungen auf EU-Ebene zu berichten. Ich weiß das jetzt ganz konkret. Im Rahmen des ESM hat das Bundesverfassungsgericht auch ein klares Urteil gesprochen, dass auch der ESM unter diese EU-Regelung fällt. Und da sind die entsprechenden Paragraphen 3 bis 7 des ESM FinG. Also da nur ein Hinweis, dass so leicht muss man sich da nicht abwimmeln lassen mit Kernbereich der Exekutive. Danke für den Hinweis. Vielleicht kannst du das der Katrin mal schicken als zuständiger Referentin. Jo. Okay, dann habe ich jetzt noch den Stoppock. Ja, ich habe das hier gerade gesehen. Ich komme jetzt leider nicht in die Links rein vom Landtag, aber ich denke, das wird bei den anderen anders sein. Ich denke mal, eine Frage, hier geht es doch wahrscheinlich um die Diversifizierung des Rundfunkrates, richtig? Nein. Um was denn dann? Den Jugendmedienschutz-Staatsvertrag. Ach so. Wir sind anders, als auf Twitter gerade behauptet wurde, nicht beim Rundfunkstaatsvertrag. Ja, ich bin nicht bei Twitter. Na, okay, dann bin ich wieder weg. Schade, dass die Links nicht funktionieren. Sind eigentlich alles externe Links. Man muss PDFs öffnen können. Das ist vielleicht die Voraussetzung. Nee, ich muss Benutzername und Passwort eingeben. Und wird abgebrochen. Einfach abbrechen, nicht eingeben. Okay. Und dann müsstest du in das Pad reinfinden. Und die Links in dem Pad sind alles externe Pads. Alles externe Links. Nein, ich möchte nicht geknutscht werden, Lukas. Du hast keine Wahl. Gut, gibt's weitere Meldungen? Ich sehe kein Meld mehr. Wir sind auch ein bisschen über die Zeit. Auch im Sprecherraum ist niemand mehr. Ich würde jetzt zur Abstimmung kommen wollen mit dem so geänderten Antrag. Der Olli noch. Oder bist du noch auf deine Sprechentaste gekommen? Oh, ich bin gar nicht auf meine Sprechentaste gekommen. Das war mein Sohn, der spielt hier ein bisschen rum. Hallo, Olli Junior. Du musst ins Bett. So, Abstimmung. Danebot kann wie immer nur schreiben, nicht reden. Dave, und dann bitte durchgehen. Dafür. Dafür. Dafür. Dafür. Marsching. Dafür. Oh, dann bin ich schon. Dafür. Dafür. Jawohl. Für den Antrag und dafür, dass Ollis Sohn ins Bett muss. Dafür. Ja, die anderen funktionieren wieder nicht. Ich bin dafür, dass Ollis Sohn ins Bett muss, nicht ins Pet muss. Und wir kommen zum nächsten Antrag. Stopp. Hallo. Hallo. Ja, mit Schreibreform, der will da was sagen. Ja, für die Zuhörenden. Folgendes Problem mit den Pet-Links. Wenn man aus einem geschlossenen Read-Only-Pet klickt, erfordert ja eine Authentifizierung. Das funktioniert nicht. Man kann das Problem umgehen, indem man den Landtagslink kopiert und woanders einfach wieder einfügt. Dann klappt es auch mit den PDFs. Das war's schon. Scheiß Technik. Ach, der Björn ist immer so schlau. Gut, der nächste Antrag ist ein Wiederholungstäter, den hatten wir nämlich schon mal im Plenum. Kommt jetzt zur zweiten Lesung zurück aus der Runde mit den Ausschüssen. Es geht um ein Gesetz zur Stärkung der Wissenschaftsautonomie. Ich kann das selber nicht fahren, deshalb sagt der Joachim was dazu. Ja, genau beißt sich das gerade mit dem Bericht über unseren Nobelpreisträger in den Tagesthemen. Aber was tut man nicht alles? Hallo? Ihr könnt mich verstehen, ja? Ich sag mal so, wir können dich hören. Okay, ihr könnt mich gut hören, akustisch jetzt, ja? In Dezibel. Soll ich was singen? Ist das deine erste Mumble-Runde? Nein, das ist nicht meine erste Mumble-Runde. Ich war nur gerade mit was anderem beschäftigt. Ja, dann geht's auf dem Tisch und los. Alles klar. Also wie der Toso gerade gesagt hat, ist das ein Wiederholungstäter. Der kommt aus dem Ausschuss zurück und kommt jetzt zur zweiten Lesung ins Plenum. Der ist im Ausschuss mit der Mehrheit aller vier anderen Fraktionen abgelehnt worden. Das heißt dann für uns im Plenum, dass wir gefragt werden, ob wir der Ausschussempfehlung zustimmen. Und dann ist die Antwort natürlich nein beim Abstimmen, also ein dagegen. Es geht um Folgendes. Wir haben ein, das war eigentlich unser historisch unser erster Gesetzentwurf, den wir eingebracht haben. Lüger. Wieso? Der erste war der mit dem Kommunalwahlkampf. War der erste? Nein, auch nicht. Erste war Verfassungsänderung, Beteiligung, Bürgerbeteiligung. Das war kein Gesetz. Der erste Gesetzentwurf war... Hallo, Leute. Gut, wunderbar. Wie auch immer, ein Gesetzentwurf der Piratenfraktion. Im Wesentlichen ging es darum, das zurzeit existierende Hochschulgesetz mit dem Namen Hochschulfreiheitsgesetz abzuändern. Der wesentliche Änderungsvorschlag, den wir gemacht haben, das könnt ihr in dem Dokument ersehen, ist die Abschaffung respektive Umwidmung der Hochschulräte. Bitte was? Lass dich nicht weiter aus dem Konzept bringen, wir sind spät dran. Okay, ich möchte euch mal Folgendes zum Besten geben, und zwar das Beratungsergebnis aus dem Ausschussprotokoll, so wie wir uns dort dargestellt haben. Das fasst im Prinzip alles zusammen und ist im Prinzip eine Wiedergabe dessen, was wir da gesagt haben, in indirekter Rede. In der abschließenden Sitzung des Ausschusses für Innovation, Wissenschaft und Forschung am 17. September 2013 erklärte die Fraktion der Piraten, ihr Gesetzentwurf treffe wohl den Kern der Diskussion um die Hochschuldemokratie. Insbesondere die in der Anhörung abgegebenen Anmerkungen des Hochschullehrerbundes von Herrn Dr. Lieb und von der Landespersonalrätekonferenz seien sehr aufschlussreich ausgefallen. Es gab also dazu eine Anhörung zu diesem Gesetzentwurf und noch zu einem anderen. Die Piratenfraktion stelle, wie es auch Dr. Lieb zum Ausdruck gebracht habe, fest, dass Hochschulräte nach wie vor nicht demokratisch legitimiert seien. Ihre Funktion sei zumindest teilweise verfahrensrechtlich bedenklich. Konsequenterweise erachteten die Piraten auch die Wahl der Rektorate als nicht legitimiert. Hochschulräte als Dienstaufsicht seien für die Fraktion untragbar. Dass externe die Kontrollaufsicht für Hochschulbedienstete übernehmen sollten, sei auch in Zukunft für die Piraten kein gangbarer Weg. Die Hochschulräte seien zweifelhaft besetzt. Dieses zweifelhaft besetzt ist eine Zusammenfassung dessen, was ich gesagt habe. Es gab einen verurteilten Straftäter an der Universität Münster im Hochschulrat und den kriegt man da, wenn er einmal drin ist, nicht so ohne weiteres raus. Das war nämlich der Herr Middelhoff. Und es gibt jetzt einen, das ist der Steinbrück-Erpresser, den Namen habe ich vergessen, der sitzt im Hochschulrat der Universität Bonn und kann dort nicht rausdelegiert werden. Die Hochschulräte seien also zweifelhaft besetzt. Nach der aktuellen Fassung des Hochschulrechts können Hochschulräte nicht ihres Amtes enthoben werden. Dies sei zum Beispiel, wenn gegen Mitglieder eines Hochschulratsverfahren anhänglich seien, ein untragbarer Zustand. Zu kritisieren sei, dass Hochschulräte nach wie vor nicht öffentlich bestellt würden und nicht öffentlich tagten. Gerade die Befugnis über die Verwendung von Steuergeldern unter Transparenzgesichtspunkten nicht haltbar. Außerdem seien die Hochschulräte nach wie vor systemfremd. Im Übrigen seien Universitäten Körperschaften öffentlichen Rechts und nicht mit Unternehmen gleichzusetzen, weil sie eben nicht am Markt agierten. Vielmehr erfüllten Hochschulen ihren gesellschaftlichen Auftrag in der Generierung neuer Erkenntnisse sowie speziell nach Bologna bei der Bildung und Ausbildung. Dabei würden in nicht unerheblichem Maße Steuergelder eingesetzt. Das hätten sie nicht gegenüber externen Mitgliedern eines Hochschulrats zu rechtfertigen, sondern letztendlich gegenüber den demokratisch legitimierten Parlamenten als Vertreter der Steuerzahler. In diesem Zusammenhang habe das Hochschulfreiheitsgesetz größtenteils abgeschafft. Der Generalangriff auf die akademische Selbstverwaltung könne nur durch eine Abschaffung der Hochschulräte erreicht werden oder dadurch, dass die Gremien in Beiräte mit beratender Befugnis umgewandelt würden. Dazu noch ein Kommentar meinerseits. Wir wollen natürlich, dass alle gesellschaftlich relevanten Kräfte und Positionen bei Hochschule und dem Wahrnehmen der gesamtgesellschaftlichen Verantwortung mitreden. Da sind Beiräte mit beratender Funktion nach unserer Überzeugung der bessere Weg. den Autonomiebegriff, den die Piratenfraktion im Gesetzentwurf niedergelegt habe, halte sie für weitergehender als den, den CDU und FDP vertreten. Das wäre es in diesem Zusammenhang erstmal, das war unsere Position, die haben wir nochmal so wiedergegeben und die wird natürlich auch im Plenum jetzt nochmal eine Rolle spielen und wir gehen natürlich davon aus, dass dieser Gesetzentwurf auch im Plenum entsprechend der Ausschussempfehlung abgelehnt werden wird. Wir werden uns dagegen aber nochmal wehren und darauf hinweisen, dass Schleswig-Holstein gerade dabei ist, seine Hochschulräte abzuschaffen und in 2 Jahren wird dieses Thema wieder aufpoppen, wenn es erste Erfahrungen gibt, ob die Hochschule dann eben schlechter in der Performance sei oder besser. Wir gehen natürlich davon aus, besser und dann kann man eine neue Runde machen. Danke, Joachim. Gibt's Fragen? Bis jetzt sehe ich keinen Mail. Ja, darf ich? Ja, sicher. Und der Tilly soll aufhören, hier mal Ping zu machen. Ernst gemeinte Frage, was macht das Ding jetzt hier in der Runde? Weil den können wir nicht mehr beschließen, der ist schon drin. Es ist natürlich ein Antrag, der in der zweiten Lesung wieder ins Plenum kommt. Von daher ist er ganz normal in unserem Prozedere drin. Und ich denke, es ist für die Zuhörer, die jetzt hier dabei sind, wir machen das ja heute zum ersten Mal, auch sinnvoll, mal so nachvollziehen zu können, was bei einer zweiten Lesung eigentlich passiert, wenn das Ding aus dem Ausschuss wieder zurückkommt. Genau. Deshalb war der informative Teil ja auch ein bisschen länger. Gibt's weitere Nachfragen? Joachim, ich glaube, du hast alle ziemlich erschlagen. Echt? Das war jetzt aber gar nicht meine Absicht. Ach, ist nicht schlimm. Du könntest uns eine Geschichte vorlesen fürs Bett. Eine Geschichte fürs Bett? Nee, wir machen jetzt einfach weiter. Wer noch Nachfragen hat, kann sich immer wieder an den Nick wenden, also den Joachim-Dings. Wir würden jetzt zum nächsten Punkt kommen. Das ist die große Anfrage zu den Krankenständen bei der Polizei. Das ist alles nur durch den Kollegen Düngel verursacht, wegen seiner Hooligans. Aber erstmal redet der Dirk bestimmt dazu. Nee, nicht wegen seiner Hooligans, sondern nur wegen Daniel, grundsätzlich. Und Nico, ja, dem sowieso. Also das Ding hat hier eigentlich auch nichts zu suchen, deswegen kann ich es ganz kurz machen, weil damit kein Antrag verbunden ist. Das ist also nur die Antwort auf eine große Anfrage und die wird halt im Gegensatz zu einer kleinen Anfrage im Plenum debattiert. Das Ding wurde damals nur eingebracht von mir, wie auch der Titel eigentlich lautet, um eine Ursachenforschung herzustellen, warum jetzt zum Beispiel der öffentliche Dienst im Jahr 2012 beispielsweise doppelt so häufig krank war wie die freie Wirtschaft, was man da machen kann, wie man da angehen kann. Es ging also nur darum, Zahlen zu bekommen. Das war eigentlich alles. Die Landesregierung hat da sehr ausführlich geantwortet. Zwar viel zu spät, aber letzten Endes kam es dann doch. Gut, gibt's dazu Rückfragen? Sehe das nicht der Fall, dann können wir auch hier zum nächsten Punkt kommen. Das ist ein Antrag aller Fraktionen, dementsprechend auch unserer Fraktion, an das Plenum. Und zwar heißt es Regelung der Verleihung von Körperschafts an Religions- und Weltanschauungsgemeinschaften, in Klammern Körperschaftsstatusgesetz. Da redet bestimmt der Ach, ich wusste, dass du das sagen würdest. So ein Mist. Ja, also, ich mache es kurz. Es gibt im Moment mit einigen jüdischen Gemeinden und mit ein, zwei islamischen Kulturvereinen gibt es Verhandlungen, die sollen Körperschaftsstatus bekommen, also regelungstechnisch einer Kirche gleichgesetzt werden. Da man keine Lust mehr hat auf diese, ja, ich, wie gesagt, ich mach's ganz kurz, da man keine Lust mehr hat, jede Verhandlung einzeln zu führen, geht es darum, eine allgemeine Regelung zu schaffen, unter welchen Voraussetzungen eine Glaubensgemeinschaft den Körperschaftsstatus bekommen kann oder auch eben nicht. Das ist, wenn man es genau auseinanderdröseln würde, ein Gesetzentwurf, den die Landesregierung erarbeitet hat, der an die Fraktionen weitergegeben wurde, wo wir uns ein paar Mal zu getroffen haben und den jetzt die Fraktionen insgesamt einbringen wollen. Tose und ich als die Verantwortlichen da im Hauptausschuss haben uns darauf geeinigt, dass wir das ganze Thema, sobald das im parlamentarischen Ablauf ist, nochmal tatsächlich öffentlich auch besprechen wollen, auch durchaus nochmal am Ambitions sowas machen wollen und dann unsere Änderungen im Ausschuss beziehungsweise als Änderungsantrag zur zweiten Lesung reinbringen. Es wurde gewünscht, dass wir vorher schon so viel wie möglich Änderungen nennen, aber von unserer Seite, da gibt es klare Kritikpunkte, die eventuell sogar dafür sprechen würden, dem nicht zuzustimmen. Trotzdem Einbringung als Antrag aller Fraktionen erstmal ins Plenum zur Überweisung in den Ausschuss, um dann zu gucken, wie wir weiter damit verfahren. Gut, gibt's dazu Rückfragen? Ich sehe keinen Meld und niemandem sprechen. Ein Satz vielleicht noch, warum das jetzt von der Landesregierung an die Fraktionen gegeben wurde. Es soll natürlich nach außen ein Signal sein an die Glaubensgemeinschaften. Seht her, ihr seid willkommen, wir wollen euch alle. Fast alle. Ja. Deshalb gibt es da noch diese kleine Einschränkung, dass der Hauptausschuss oder dass der komplette Landtag da gegenstimmen kann. Also auch wenn das Gesetz schon verabschiedet ist, hat der Landtag da immer noch ein Mitwirkungsrecht. Oder habe ich das falsch erklärt, Michel? Nee, das habe ich auch so verstanden. Aber die Zuhörer sind alle sanft entschlummert mittlerweile, oder? Körperschaftsstatusgesetz ist jetzt auch... Das ist jetzt nicht spannend. Doch, ist nicht total so spannend. Ich finde das total spannend. Ah, da redet also der Toso. Ich möchte dir da gerne zuhören. So spannend finde ich das. Okay. Genau, und Isan sagt auch, sie ist wach. Wir sehen das Ganze übrigens noch ein bisschen problematisch mit dem Körperschaftsstatusgesetz. Wir fänden gar nicht schlimm, wenn sich daraus ein Rechtsanspruch ableiten lassen würde. Das mögen die anderen Fraktionen aber nicht. Gut, wenn es hierzu keine Rückfragen mehr gibt, würde ich auch hier abfragen, ob wir der Einbringung dieses Gesetzentwurfs durch alle Fraktionen und uns so zustimmen würde. Der Danebot wieder nicht, also nur schriftlich, dann der Kai. Dafür. Dafür. Dafür. Dafür. Ja. Ja. Sisi. Yep. Aber ihr habt noch Marco. Auch das noch. Auch dafür. Auch dafür. Ich bin auch dafür und dann würde ich jetzt dem Markus nochmal eben das Wort erteilen. Wo genau an der Stelle sind die Kriterien aufgeführt, die diese Vereine sozusagen erfüllen müssen? Und was würde zum Beispiel Scientology davon abhalten, dann diesen Rechtsstatus zuzubekommen? Siehste, ich habe doch gesagt, nicht alle. Michel. Die einfachste Antwort ist, Scientology würde durch das Plenum abgelehnt. Deshalb ist das Plenum noch drin. Also wenn ihr es als Rechtsanspruch formulieren wolltet, das war ja irgendwie angedeutet gerade. Genau, also ich sag's nochmal kurz, es gibt da drei Grundsätze zu. Zum einen soll so eine Glaubensgemeinschaft auf Dauer angelegt sein. Da ist man früher davon ausgegangen, dass das mindestens seit 30 Jahren existent ist. Dann darf die nie pleite gehen können. Was meint, die müssen immer richtig viel Knete auf der hohen Kante haben, sonst ist vorbei. Und zwar ziemlich zügig. Sie müssen immer staatstragend sein. Sie dürfen also niemals auch nur den Anschein erwecken, nicht diesem Staat dienen zu wollen an der Stelle. Das heißt, auch wenn das da nur Verdachtsfälle gibt und keine gerichtsverwertbaren Fälle, ist das zügig vorbei und kann aberkannt werden, der Status. Und es muss mindestens oder es müsste ein gewisser Teil der Bevölkerung, früher ist man von einem Promille ausgegangen, dort Mitglied sein. Teile dieser Geschichten treffen zum Beispiel auf die jüdischen Kultusgemeinden nicht zu, weshalb man die aber nicht ablehnen wollte. Man möchte jetzt halt nicht als deutscher Staat sagen, hey, es gibt nicht mehr genug Juden in Deutschland, ihr seid keine Körperschaft mehr. Das hat man als politisch nicht optimale Deutung ausgeschlossen, weshalb es da immer eine Sonderregelung gab, die über dieses Körperschaftsstatusgesetz auch aufgehoben werden soll. Und ja, dein Einwand ist richtig, genau um diese Scientology-Geschichte geht es. Deshalb tun wir uns damit auch schwer, jetzt von vornherein zu sagen, wir lehnen diesen Antrag ab, weil wir den für verfassungsschwierig halten. Uns ist auch noch keine bessere Idee eingefallen als ein Vetorecht des Landtages oder des Hauptausschusses. Grundsätzlich, um das nochmal gesagt zu haben, wenn du dir den Link anguckst, gibt es Artikel 4 Absatz 1. Da steht drin, wenn an der Rechtstreue der Gemeinschaft begründete Zweifel bestehen. Und diese begründeten Zweifel, also Rechtstreue ist ja auch, ist jetzt nicht nur im Großen zu sehen, sondern auch im Kleinen. Und die Rechtstreue Scientology, der Teile davon werden vom Verfassungsschutz beobachtet, die würden keinen Körperschaftsstatus bekommen. Das wird dann auch für die Kopie. Das wird auch für Salafisten zum Beispiel gelten. Oder für die Kopierkirche da in Auschwitz. Also alles, was vom Verfassungsschutz beobachtet wird, da sieht man schon grundsätzlich Zweifel an der Rechtstreue. Und damit würden die keinen Körperschaftsstatus kriegen. Das würde dann aber auch alle muslimischen Verbände treffen. Nein, es werden ja nicht alle muslimischen Verbände beobachtet. Weißt du das? Ja, ich habe den Verfassungsschutzbericht gelesen. Und das weiß nicht nur der Michel, das wissen wir anderen auch. Und wir haben auch mit dem Freier gesprochen darüber. Der heißt Freier, Entschuldigung. Also, dass der Chef vom Verfassungsschutz ist. Wo natürlich du auch wieder einwenden kannst, der kann euch ja auch belügen und das tut dieser Verfassungsschutz ja auch bestimmt immer. Ja, das kann immer passieren. Das stimmt, du hast völlig recht. Aber ich muss mich ganz vehement gegen Michels Aussage wenden, dass alle, die vom Verfassungsschutz beobachtet werden, die Rechtstreue zweifelhaft ist. Ich weiß es nicht. Das ist die Definition. Dass ich das nicht gut finde, sei mal dahingestellt, das ist aber die Definition. Wirst du vom Verfassungsschutz beobachtet? Veto. Du hast kein Vetorecht, versteh das doch langsam mal. Doch. Also die Partei Die Linke wird auch vom Verfassungsschutz beobachtet und deren Rechtstreue ist allein schon durch demokratische Grundsätze legitimiert. Aber und strebt keine Körperschaftsstatus an. So, bitte beim Thema bleiben, das wäre total toll. Und wir sollten vielleicht auch bei der Regelung bleiben mit den Melden. Und der Stoppoker hatte sich nämlich viel zuerst gemeldet. Ja, der war gut, Torso, der Vergleich. Aber ich so als Laie, also was hat das eine Körperschaft denn für praktische Konsequenzen? Also erhebt man da eine Gemeinschaft dann zur Kirche irgendwie und zieht dann auch noch für die Mitgliedsbeiträge ein, wie so für andere Gemeinschaften auch schon? Oder was hat das für praktische Konsequenzen? Ich mach mal, das hat hauptsächlich steuerrechtliche Auswirkungen. Also die sparen Steuern dadurch. Genau, als anerkannte Religionsgemeinschaft. Als Körperschaft anerkannte Religionsgemeinschaft. Okay. Wir haben auch noch ein paar verfassungsrechtlich gesicherte Sonderrechte, aber das ist darum geht es den meisten nicht. Wie der Michel weiß, es geht hauptsächlich ums Geld. Genau, die könnten dann theoretisch auch vielleicht sogar dann entsprechende Kirchensteuern einziehen lassen. Nee, Kirchensteuerrecht ist nochmal was anderes, als Körperschaftsstatus zu haben. Sie könnten das damit dann begründet versuchen, was aber nicht heißt, dass das Finanzministerium sagt, jo, machen wir. Das ist kein Automatismus an der Stelle, ganz im Gegenteil, das passiert oft nicht. Gute Nacht, Joachim. Ja, das dazu, aber wie gesagt, ich kündige das schon mal an, wir werden dazu noch Mumble-Runden machen. Wo wir auch nochmal über die Hintergründe aufklären, wo wir vielleicht auch unseren Fachreferenten mit reinholen. Wir werden dazu eine Anhörung antragen, gehe ich mal schwer von aus. Ja, und dann werden wir das auch entsprechend öffentlich machen, weil wir wollen da, gerade weil ja bei uns Trennung von Staat und Kirche ein großes Thema ist, das völlig öffentlich auch machen, hinterher auch ja ablehnende Gründe zu haben oder zu finden. Weil natürlich ein Staat, der sagt, alleine deswegen, weil du eine Glaubensgemeinschaft bist, bekommst du einen steuerlichen Vorteil. In der extremen Auslegung unserer Trennung von Staat und Kirche würde das bedeuten, nur weil ich jetzt ein Verein bin, der einen Glauben vertritt, bekomme ich eben diese Vergünstigung. Warum bekommt das der, ich nehme ein absurdes Beispiel, Fußballverein eben nicht? Ja, warum ist das keine Körperschaft? Ich glaube an Fußball, um es übertrieben zu sagen. Also da müssen wir wirklich nochmal ran. Trennung von Staat und Kirche ist da das große Thema und da werden wir entsprechend noch öffentliche Runden zu machen. Ja, allerdings haben wir über das Thema schon abgestimmt. Wir können da gerne noch weiter drüber reden, auch gerne hier in dieser Konstellation. Aber ich möchte eigentlich erst die Sitzung beenden, so damit auch die jetzt nicht mehr voll in diesem Thema involvierten Co-MDL jetzt hier keine Verpflichtung mehr haben, also formal FU-Verpflichtung, hier weiter teilzunehmen. Deshalb beende ich an dieser Stelle die Sitzung. Markus, du kannst ruhig hier oben bleiben, kannst gleich noch weiter Fragen stellen. Also das Michel und ich bleiben bestimmt noch hier. Und alle anderen dürfen natürlich auch weiterhin hier bleiben. Bloß wir werden jetzt keine Abstimmungen mehr zum Fraktionsgeschehen durchführen. Dann verabschiede ich mich jetzt. Tschüss. Jetzt ist der Film aus. Ja, eben, so Mist. Ja, danke an alle einfach mal. Dankeschön. Also auch danke an alle sozusagen. Nicht, ich wollte nicht dir danken, Daniel. Hat mal jemand überprüft, ob es sich hierbei um eine Weltpremiere handelte? Das schaffst du, Dietmar. Der Markus und dann die Vaku. Darf ich vorschlagen, ganz kurz für die MDL, dass sie auch in den Sprechenraum gehen, dass wir nicht mehr so... Also wer reden möchte, geht einfach in den Sprechenraum, sodass wir schön miteinander reden können. Genau, eigentlich können jetzt alle in den Sprechenraum, die wollen. Intro- und Outro-Musik von Matthias Westlund. East meets West. Veröffentlicht unter Creative Commons Lizenz. Nicht kommerzielle Nutzung und Remix erlaubt. Podcast jetzt abonnieren unter krähennest.piratenpartei-nrw.de.